Guten Abend. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Am Welttag der Bibliotheken oder am Deutschen Tag der Bibliotheken, aber Ist ne? ja so wie der Welttag. Was Ist sind das mal für? Es ein ist auch Welttag System. der Vereinten Nationen, aber der Welttag der Bibliotheken ist mir näher am Herzen, muss ich sagen. Wann kommt immer ein Welttag, der irgendwie bewandt hat, oder, ja, Bewandtnis hat, so wichtig ist oder so? Ja, die Bewandtnis. Ja, die Bewandtnis. Jeder Ja, Tag ist der Mars, wichtig. der pendelt noch irgendwie mit seiner Rakete durch die Gegend. Der ist noch nicht Genau. eingetrudelt. Hoffen wir nicht, dass er eine technische Panne hatte. Vielleicht ist er einfach nur am Steuer eingeschlafen. Aber In das einen ist im Weltraum ja Mars, nicht so schlimm. Da gibt es ja nicht so viel, mit dem man zusammenstoßen kann. wenn er einen Mars-Flugkörper von Musk gekauft hat, dann, ja, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger. So wie mit dem Hyperloop. Es dauert eben manchmal ein bisschen, so Sachen. Genau. Oh, die Nazis auf der Buchmesse. Stimmt Ja, überhaupt? genau. Fangen wir mal mit der Buchmesse an. Das hier ist ein Artikel von Welttower. Und die schreiben hier Autorin Jasmina Gunke. Den anderen Namen von ihr sagen wir hier besser nicht, sonst kriegen wir wieder eine Sperre für Ach Erwachsene so, hier ja. reingeknallt. Ich weiß es, ich weiß Ja, es. bitte nicht sagen. Beim letzten Nein. Mal war unser Stream dann ab 18. Wollte auf der Frankfurter Buchmesse ihr Debüt Schwarzes Herz vorstellen. Nun hat sie ihren Auftritt abgesagt, weil auf der Messe auch extrem rechte Verlage ausstellen dürfen. Nicht zum ersten Mal der Überblick. Ja, schreibt Welttower News hier und im Endeffekt, also dieser Artikel von Welttower News, der wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich fand es eigentlich sogar ganz informativ, weil sie listen hier halt eben auf, was es da mittlerweile alles so irgendwie für Verlage gibt. Also die haben da jetzt irgendwie alle möglichen gegründet. Ach so. Um wahrscheinlich auch, also ich sehe das schon auch so, wie Welttower das hier sieht, dass sie damit so ein bisschen, weil sie da irgendwie abgedrängt worden sind auf der Buchmesse. Und ja, halt eben von wegen so, wir müssen da irgendwie wieder reinkommen und irgendwelche Leute haben ja halt auch irgendwie dann wohl getwittert, dass sie da jetzt wieder irgendwo gelandet sind, halt irgendwo im normalen Bereich, sage ich jetzt mal, weil es keiner gemerkt hat, so, dass sie auch dazu gehören oder solche Dinge. Also sie feiern sich halt schon für den Kram. Ach, mit Recherche von Veronika Kracher sehe ich gerade, der marxistischen Feministin, ja. Aber was wir natürlich am Ende hier wieder haben, ist, die Rede- und Meinungsfreiheit sei die Grundlage unserer Branche und jeder Demokratie, heißt es in der Pressemitteilung der Buchmesse. Deshalb können Verlage oder Titel, die nicht gegen das Gesetz verstoßen, auf der Frankfurter Buchmesse präsent sein. Das ist das Zitat von denen. Sie wolle sich für den Dialog, Transparenz, Respekt und Gewaltfreiheit einsetzen. In Anführungsstrichen, wir wenden uns gegen jede Form von Extremismus, insbesondere wenn er sich gegen die Freiheit Andersdenkender richtet, Anführungsstriche oben. Und dennoch mit dieser Entscheidung, mit der Buchmesse in Frankfurt wieder zu einem Ort von AktivistInnen, POC und als fremdgelesene Menschen nicht sicher sein können. Und das ist dann natürlich wieder das, was sie daraus machen. Das ja, und die Kuhnke hat ja quasi auch geschrieben, ich glaube, das haben wir das ja Ich auch finde noch das gut, die irgendwo. drücken so lange bei irgendwelchen Leuten, bis sie dann endlich ein Statement abmachen oder sich beziehen vernünftig auf eine Seite oder so. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Mir gefällt das. I like. Also die hatte hier halt eben geschrieben, dass sie als Überraschungsgästin bei der ARD-Buchnacht da erscheinen sollte und das aber absagen musste, weil ja da gleich um die Ecke irgendwie einer von diesen Verlagen irgendwie seinen Stand hat. Und das sei dann der Grund, warum man da nicht sicher wäre. Und die Ja. Buchmesse hat im Endeffekt, was sie hier nicht zitiert haben, in ihrer Stellungnahme auch geschrieben, dass sie da alles unternehmen, mit Sicherheitspersonal und so, dass da jeder sicher ist bei diesem Ding. Und ja, es ist mal wieder halt so ein Ding, aber es wird alles so so dargestellt bei diesen ganzen Leuten. Ja, weil die das sagt, dass sie da unsicher wäre, ist es so, ne? Also die ist unsicher so. Und warum stellt man das nicht her, dass sie sicher ist? Die Menschen leiden, gibt uns Macht, macht sie alle weg, weil ja, sonst sind wir ja alle unsicher. Und das ist halt wohl wieder dieses alte Ding. Das war ja damals auch bei Anita Sarkeesian, wo sie da ihren Auftritt abgesagt hat, wo die da bei der Universität von Utah war das, glaube ich, hatten die ja auch gesagt, die Sicherheitskräfte da vor Ort, dass es keine glaubwürdige Drohung war, dass sie da ihr empfohlen haben, ihre Veranstaltung nicht abzusagen, sondern stattfinden zu lassen. Und dass sie da sich drum kümmern, dass das alles sicher ist. Und das wurde trotzdem abgesagt. Und das wurde ja dann auch mal so gebracht, wie von wegen, sie musste das absagen. Sie musste es absagen, weil ansonsten ist sie ja nicht sicher. Und jetzt muss sie natürlich auch die Frau Kuhnke muss das auch absagen, weil sonst ist sie auch sicher. Und ja, hier Frau Weißband schreibt hier, soll ich das Buch, in dem ich über Jüdischland in Deutschland erzähle, neben Nazis vorstellen, die ihre Ideen zum Thema kundtun? Ist das diese gelebte Meinungsvielfalt in Deutschland? Ja, ich weiß nicht, Marina, man kann das ja auch umgekehrt sehen. Reib's doch den Leuten rein. Also, ihr seht das so, dass die ja euch das dann reinreiben, aber wenn ihr dann neben denen steht und eure Sachen erzählt, dann könnt ihr es doch genauso gut denen reinreiben. Ist doch im Prinzip dasselbe, oder nicht? Ja, wie kann man denn so Angst haben vor seinen Mitmenschen Die haben auch sozusagen? keine Ist, Angst. Das ist ja, Macht, eben, das ist ja. Machtdemonstration. Hier Kann ja wieder. nicht sein, dass die Das alle wäre ja eine auch völlig Plattform haben. unrealistisch von der Du? Vorstellung her, dass da jetzt irgendwas passieren soll in so einer Messe, wo irgendwie ohne Ende Leute sind und so weiter. Cry-Bullying ist das Übliche Ja, halt, genau. ne? Und so geht es hier halt eben auch weiter. Das ist fucking Deutschland. Schwarze AutorInnen, jüdische AutorInnen, linke, queere AutorInnen können nicht in Sicherheit ihre Bücher vorstellen, ihre In Stimme hörbar Sicherheit. machen, Machen weil Sie einen es Bunker auf demnächst unmöglich für ist, die. ein paar Nazis auszuladen. Das ist dieses Land, ja. Ja, Cancel Culture gibt es aber nicht. Man lädt keinen aus. Ja, und das ist halt eben das Ding. Also, ja, die Sachen, die hier bei dem Artikel von Welthauer da drin stehen, ich glaube das halt schon, dass da viel Antidemokratisches, viel Spinnerei, viel Blödsinn irgendwie dabei ist. Aber das ist halt eben die Sache. Bei Fridays for Future und eurem Intersektionalismus und dem ganzen Kram ist auch viel Antidemokratisches und Blödsinn dabei. Ne? Aber das ist wieder das, was ihr nicht sehen wollt. Ja, dass die Verlage sich da umbenennen, so, das verstehe ich schon. Die Namen sind teilweise verbrannt oder so. Da muss irgendwas Neues her, sagt der Onkel Dickmeier. Ja, Extrem die recht. feiern sich natürlich schon dafür, dass sie die Leute da wieder verarscht haben und die wollen halt eben auch irgendwelche, ja, dieses vorpolitische Ding mit irgendwelchen Büchern und Zeug natürlich ihre Ideen da verbreiten. Das wollen sie natürlich, aber das wollen alle anderen Spinner halt eben Ja, auch. eben. Eben. Und In puncto Propaganda tun die sich alle nicht so viel. ja, insofern müsst ihr euch dann halt entscheiden. Entweder ihr wollt keine Propaganda haben, dann werdet ihr leider alle ausgeladen. Ne? Oder ihr müsst es halt Ja. eben auch einsehen, dass andere Leute dann auch ihren Bullshit da verbreiten dürfen. Ja, und Frau Schick kam auch noch. Faschismus ist das Das ist Ende ein der Meinungs- und neues. Publikationsfreiheit, das Ende der Menschenrechte. Ach, ihr seid alle Faschisten, würde ich dann sagen, oder wie? Ein Ort, an dem auch ein Nazi-Verlag seine Inhalte ungehindert ausstellen darf, ist kein sicherer Ort für Nazis. Ja? Ist, ach, ein sicherer Ort für Nazis, habe ich verlesen, Entschuldigung. In dem jene, die von Nazis betroffen sind, nicht existieren können. Jene, die von Nazis betroffen sind. Ja, so wie eine Krankheit oder so, ne? Und das sind natürlich dann, ja, also tut mir leid, Sibyl, jene, die von Nazis betroffen sind, sind so ziemlich alle Leute dann. Also hast du in der Geschichte nicht aufgepasst, oder wie? Ja, die Buchmesse hat sich gedacht, ja, hier die Halle machen wir mal für die Extremisten. Und so kam das dann zustande. Vielleicht hätte man sie auch einfach an gegensätzlichen Stellen platzieren können, nicht so nah beieinander. Naja, die haben das halt nicht gemerkt. Das haben sie ja schon probiert. Das ist ja gerade das Ding. Das werfen Ach sie denen ja so. jetzt hier auch vor. Na ja, gut, ich meine, es sind ja auch verschiedene mehrere halt, die verteilen sich dann auch auf der Messe so ein Ja, bisschen. die Das ist haben dann sie ja logisch, quasi deswegen muss ich gegründet, mal. damit das nicht Ja, auffällt. Das genau. sage ich ja gerade. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Taktik natürlich, für die sie sich dann wieder feiern, dass sie es wieder geschafft haben. Und so, das stimmt Ja schon. Ich sage ja, gut, ich insofern, meine, am besten haben sie natürlich zu feiern, wenn die anderen sich zurückziehen, wenn ne? dieser Welthauer-Artikel einfach geendet hätte nach dieser Darstellung von diesen verschiedenen Verlagen und so, hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber nein, sie müssen es natürlich mit Recherchen von Veronika Kracher zum hier der marxistischen Feministin, ne, die natürlich meint, dass ihr Krempel da irgendwie verteilt werden muss. Ja, auch die Verbindung damit, dass die anderen irgendwie weg müssten oder so, finde ich ganz schön. Sondern man könnte ja was anderes fordern, eben, dass man, wie gesagt, einen anderen Platz kriegt oder sowas. Und hier Aber mal die von müssen komplett Titel, von der Thesen, Verbannung werden und so. Temperamente, die natürlich auch die ganzen Leute immer alle da verbreiten. Hier, diese Lori Penny war da ja irgendwie schon mal, die Kracher war da auch und die ganzen Leute, also jede Menge Leute, die nur Schwachpunkt erzählen über unsere Gesellschaft und so, kriegen bei Titel, Thesen, Temperamente auch eine Bühne. Und hier haben wir dann ein Zitat von der Frau Nguyen Kim, Wissenschaftsjournalistin, kennt ihr ja wahrscheinlich noch von so super tollen Dingen wie Auf Klo, wo sie ja, glaube ich, ihre Moderationskarriere da begonnen hat. Und bei Auf Klo gab es ja dann so Sachen wie, ja, hier, die Susi Grime, die kifft halt gerne, ist doch kein Problem. Sie ist zwar ein schlechtes Vorbild, aber das weiß sie ja selber, hihihi. Und die Hengawi hat vielleicht ein Gewichtsproblem, aber sie ist mehrfach geschlechtlich, keine Ahnung, ist doch kein Ding, guckt sie nicht so komisch an. Ist doch alles nichts, aber dann mittlerweile ist sie ja dann zur Gesundheitsverfechterin mutiert. Und ja, auf jeden Fall, es gibt da das Toleranzparadoxon von Karl Popper, das besagt, man darf intolerante Menschen nicht tolerieren, sonst stirbt die Toleranz mit ihnen. Und intolerante Menschen sind nach Poppers Definition Menschen, die Andersdenkende entweder Gewalt androhen oder sogar Gewalt ausüben und Menschen, die den rationalen Diskurs verweigern. Und das finde ich sehr sinnvoll, wenn man sagt, da muss die Toleranz aufhören. Ja. Und auf wen passt das jetzt, Frau Nguyen Kim? Am rationalen Diskurs dürfen aber auf keinen Fall Schwurbler teilnehmen. Ja, es ist ein Widersinn, ne? Ja, das würde sie ja wahrscheinlich noch unterschreiben. Das, darauf ja, eben, zieht sie ne? wahrscheinlich auch halt eben ab, ne? Eigentlich aber, widerspricht das ja vielen, vielen Handlungen, die wir so gesehen haben in letzter Zeit. Da wurde ja eher so ein bisschen gesagt, das dass man die auch an anderen auch, Dingen erkennt, also, sozusagen, ne? Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in diesem Anti-Corona-Bereich genug Leute gibt, die da auch nicht reden wollen über die Sachen, die sie sich so da überlegt haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, ja, also dieses Ganze alles so hinstellen, als wäre das doch schon immer so gewesen und komplett eindeutig. Also da haben wir ja nun über die ganze Zeit so einiges erlebt. Also anfangs war es ja alles harmlos und nur die böse AfD wollte die Grenzen unbedingt dicht machen, die Schweine. Und danach mussten wir dann, ja, war alles nicht genug, aber die böse AfD sagt, ist doch alles übertrieben, die Schweine. Und ja, erst durften wir keine Masken haben, weil ist doch voll kontraproduktiv, ihr Schweine. Und dann mussten wir alle Masken anziehen, weil ist doch notwendig, ihr Schweine. Und ja, summa summarum, ihr Schweine. Ja, zu Poppers Gewaltdefinition gehört aber im Prinzip auch, dass man dann andere Leute... Ja, wie soll man sagen, dass man die immer nur der Lüge bezichtigt oder so, dass man eigenen Leute darauf einschwört, dass die anderen ja eh nur Lügner sind, egal was sie für Argumente bringen, egal wie gut die sind vielleicht auch. Es ist alles nur gelogen. So. Genau. Das ist ja doch häufig auch, was man so hört. Ja, definitiv. Also Hoffer wird immer gerne rangezogen, wenn es gerade in den Kram passt, aber wie es der Bios-Theoretikos im Chat auch gesagt hat, Popper wird eh falsch zitiert und Popper wäre für die heutigen Woken viel zu rechts und libertär. Mon Pellerin. So ja, ist auch so. Aber ich meine, die Frau Nguyen Kim, Butchert ist hier ja gar nicht so schlimm. Ne? Also das mit dem Diskursverweigern nimmt sie ja wenigstens mit rein. Das wird ja meistens rausgelassen. Genau. Die größte Diskrepanz ist eigentlich nur zu dem Verhalten ihrer Institutionen und so, wo sie da tätig ist. Ich glaube, bei ihr natürlich auch. Ja, was ihr gerade meintet, mit die anderen der Lüge bezichtigen, also das schwingt ja auch in diesem ganzen... alles wäre eine Strategie mit. Ne? Also wir hören ja von früh bis spät immer nur, alles ist eine Strategie und irgendwie, wenn jetzt irgendjemand was auszusetzen hat an Timon und Pumba oder weiß ich nicht was, dann ist das ja nur eine Strategie. Achso, du bei diesem Humorinstitut auch, ne? Die Humorstrategie. Das Deutsche Humorinstitut, ja. Ja, und hier haben wir noch ein kleines Video. Ich mach mal einen Ton aus. Was wir hier drauf halt eben sehen, ist, hier haben Leute halt diese Mohammed-Karikaturen gezeigt bei einer Demonstration von diesem Jutlandsposten, die Sachen. Und das war hier wohl in Deutschland, schreibt zumindest hier der Journalist Jan A. Caron, von dem hatten wir auch schon mal einen guten Beitrag bei der Berliner Zeitung von einer Weile, falls ihr euch noch erinnert. Und der sagt jetzt, zum Stand der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland, wer als Aktivist Islamismus kritisiert und dabei Mohammed-Karikaturen zeigt, muss hierzulande damit rechnen, gewaltsam angegriffen zu werden, ohne dass jemand Anstoß daran nimmt. Und das sehen wir dann hier halt auch auf dem Video für die Leute, die uns nur zuhören. Ja, kommen da jetzt welche an und treten sich da, schmeißen die ganzen Sachen um. Hm. Nee, das ist natürlich keine Art, aber ich würde mal sagen, so vom Gesetz her haben sie wahrscheinlich recht, dass das nicht erlaubt ist, weil es irgendwie religiöse Verächtlichmachung ist. Also das hatte mal sogar so ein katholischer Pfarrer bei Phoenix, glaube ich, zu Protokoll gegeben, dass das im Prinzip auch ja fahndbar, also dass man da fahnden könnte sozusagen, dass man daraus machen könnte als Staatsanwaltschaft, wenn man denn wollte. Ja, vielleicht, gemacht, ne? Aber was man da auf jeden Fall nicht machen kann, ist irgendwelche Leute treten, einfach als Mensch. Ja, genau, das meine ich ja, das geht natürlich nicht. Ne? Mit Recht und Gesetz hätten sie da vielleicht was machen können. Auf die Art ist es natürlich auf jeden Fall verboten, das ist klar. Ja, schlimm genug, ja, das ist dieser wunderbare, in Umgangssprache Blasphemie-Paragraph genannt, wo das mit der Verächtlichmachung von Religionsgemeinschaften halt drinsteht, ja. Und das wurde ja auch in der Vergangenheit schon meiner Sicht, wie diese ganzen Persönlichkeitsrechts- und Meinungsgeschichten in Deutschland ziemlich willkürlich alles gehandhabt. Andere Leute sind da natürlich anderer Meinung. Ich habe da über die Jahre schon so einige Diskussionen drüber geführt, über diesen ganzen Bereich, weil das aus meiner Sicht auch ein absoluter Schandfleck in unserem Strafgesetzbuch ist. Generell ja, so eine Regeln Vorstufe von Beleidigung, hier. Das ist natürlich ganz schön wenig, ne? Das muss man fragen, ob das überhaupt wirklich so schlimm sein kann. Es oder geht so. Ja dabei noch nicht mal um andere Leute und dass sie geschädigt werden, sondern das Ding ist ja der öffentliche Friede. Da steht drin, der öffentliche Friede. Wenn es den öffentlichen Frieden stört, dann ist es ja, und weil man wirklich Gesetz. Gleichzeitig gegen so viele spricht, ne? Gegen viele Gläubige dann oder so. Das kann ich mir auch noch vorstellen, dass es eine Rolle spielt. Aber ja. Der öffentliche Friede. Auch, und das bedeutet genau. Im Endeffekt halt eben so viel wie, wenn sich die Leute darüber aufregen, dann ist es illegal gewesen und wenn sich die Leute nicht drüber aufregen, dann ist es okay gewesen. Und das ist halt eben auch dieses Ding, was bei dieser Sache halt eben, also ja, es recht, also Opfer zum Täter macht, aus meiner Sicht. Ne? Also, ja, wenn sich dann ein Mob formiert und die hier irgendwie den öffentlichen Frieden dann gefährden, dann, ja, dann war wieder die Worte führen zu Taten schuld. Ne? Und im Endeffekt sind die Leute, die ja, auf irgendwelche merkwürdigen Ansichten von den Leuten da irgendwie hingewiesen haben oder sich drüber lustig gemacht haben oder weiß ich nicht was. Und ja. Tja, diese Sache mit der Störung des öffentlichen Friedens, wenn man sich mal anguckt, was Peng-Kollektiv oder Zentrum für politische Schönheit teilweise für makabere Kunstaktionen in der Öffentlichkeit machen, für solche Aktionen war es an sich ursprünglich mal gedacht, allerdings ist es ja auch andererseits von der Kunstfreiheit wieder gedeckt. Also es ist schon wirklich eine sehr seltsame, schwammige Interpretation von dieser Sache. Von dieser, ja, ne? Und Islam ist ja auch Frieden, also ist das schwierig mit der Störung des öffentlichen Friedens. Ja, das wäre eine Quelle von Mars, die ich nicht gelesen habe, kann ich da nichts zu sagen. Muss man nochmal weitergehen. Ja, vielleicht kommt der ja noch. War das hier auch von Mars oder war das von einem von euch? Nee, von mir. Nicht von mir. Okay. Ich glaube nicht. Dann war es auch aber der Amjadid, unser alter Nafri, sich selbst bezeichneter Nachrichtenreporter. So? Ah, okay. Die SPD ist nicht der Mitte, ist nicht die Mitte. Die MLPD ist die Mitte, oder was? Ja, hier der Herr Böllmann ist, glaube ich, irgendwie Ortsvorsitzender von dem FDP-Ortsverband irgendwo in Hamburg. Hat hier geschrieben, SPD ist nicht die Mitte, SPD ist nicht die Mitte, SPD ist nicht die Mitte. Und irgend so ein Antifa schreibt hier, die SPD ist deutlich rechts der Mitte. Ja, das haben sie an der Uni Bielefeld ja auch rausgefunden, dass der Durchschnittsdeutsche doch eher rechts ist. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Mitte-Studie? Ja, das ist ja sowieso, ja. Und also das ist auf jeden Fall jetzt hier der Einstiegspunkt in unseren Ampelbereich für diese Woche. Juhu! Wir haben jetzt erstmal gelernt, die SPD ist schon mal rechts, ne? Ist komplett rechts. Und deswegen. Also, Rot ist jetzt rechts, ne? Das war doch so, ne? Aber was hier Lindner zu sagen hat. Ne? Die SPD ist die neue CDU jetzt quasi. Friedrich Merz gesprochen, die dieses Sondierungspapier mit Respekt eingeordnet haben. Bei Herrn Brinkhaus ist die Sache anders. Ich glaube, Herr Brinkhaus hat eine Art Bewerbungsrede für zukünftige Führungsaufgaben vorgetragen. Und er hat zugleich beschrieben, welches Angebot er macht. Wenn man dieses Sondierungspapier als einen strammen Linkskurs oder eine stramme Linksagenda bezeichnet, dann muss man selber seine Partei stramm rechts aufstellen wollen. Das scheint die Idee zu sein, wenn man dieses Papier der Mitte so einordnet. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, Die Union ist jetzt in einer Phase, wo sie Orientierung sucht. Wir jedenfalls wollen gerne in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit der CDU weiter regieren. Herr Lindner, ein strammer Rechtskurs wäre für die Union da nicht vorteilhaft. Ich habe ja das Papier der Mitte. Wer kennt es nicht? Wir haben ja letzte Woche ein bisschen reingucken, das Papier der Mitte. Und diesen schönen Talking Point Papier der Mitte habe ich da jetzt irgendwie nicht so bestätigt gefunden. Aber das ist auf jeden Fall diese Woche irgendwie so das Ding gewesen. Weil, ja, also Linksrutsch, wie kommt man da nur drauf? Ne? Links ist immer eine Frage des Standpunkts, wie man das dann einschätzt, ne? Wie das dann aussieht. Das kann ja nicht sein eigentlich. Ne? Also wenn man das eigentlich so sieht, nicht, dann ne? Muss man ja... Ne? Und Herr Buschmann, der... ja, was ist er eigentlich? Parlamentarischer Geschäftsführer, ja. Von der FDP-Bundestagsfraktion sagt hier, eine Regierung, die das Ganze im Blick hat, niemanden ausgrenzt und dem Individuum die Freiheit für sein Streben nach Glück lässt, das ist eine Regierung mit Verankerung in der Mitte. Das ist unser Ziel. Wer das einfach als Linksrutsch bezeichnet, muss selbst einfach rechts sein. Ich dachte, SPD wäre äußerst rechts. Ja, es sind irgendwelche Antifanten halt, ne? Aber ja, ja, stimmt, wenn die da dabei sind, dann muss das ja eigentlich auch durch die SPD schon alleine, ne? Aber ja, inwiefern wird denn dann dem Individuum die Freiheit für sein Streben nach Glück gelassen? Bei diesen Sachen, die ich da gelesen habe. Also Demokratiefördergesetz und sonst wie was, das ist aus meiner Sicht alles nur Sophismen. Das ist alles ja. nur Redekunst, bla bla, Verankerung in der Mitte. Also, ja, dann weiß ich nicht, was ihr meint, wo die Mitte ist. Also, weil, habe ich da nicht gesehen. Also, ich will ja nicht zu viel, ich meine, da kann ja noch alles Mögliche jetzt mal rauskommen, aus diesen Koalitionsverhandlungen jetzt wiederum und aus dem Koalitionskram, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, diesen ganzen Zeug, was sie sich da irgendwie vorgenommen haben für irgendwelche Grundgesetzänderungen, das ist alles, wird alles nicht passieren, schon alleine wegen den Mehrheiten halt eben, weil man für ein Grundgesetz ja eine Zweidrittelmehrheit braucht im Bundestag alleine. Wird das alles nicht geschehen und von daher können sie das natürlich auch als FDP-Verhandler meinetwegen den Leuten da gerne hingeben, weil es halt eh nicht passieren wird. Da hätte ich ja noch irgendwie Verständnis für, wenn man das einfach aus taktischen Gründen da reinschreibt, damit die dann einem andere Sachen dann irgendwie erlauben oder so. Aber ja, also gerade aus dem gesellschaftspolitischen Teil, und das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert, ja, sehe ich da halt eben nicht viel liberale Handschrift und bin ich auch auf jeden Fall nicht der Einzige, der das so sieht. Aber so hier genau kommen wir noch mal nicht gesehen, aber ist es nicht so schon auch, dass sie so ein bisschen an Familienpolitik zerren und so weiter? Das ist halt, mein Eindruck davon ist, wenn ich mal ganz kurz sagen darf, ist, dass die FDP erst Gefahr lief, sozusagen ihre Position sehr stark zu verlassen, damit sie da mitmachen kann. Jetzt sieht es aber so aus, als wenn die anderen, die unbedingt im Boot haben wollen und müssen, und dass sie da das Ganze wieder so ein bisschen an sich zerren können. Und das würde ja schon bedeuten, dass das nicht so ausufert mit solchen Sachen wie Identitätspolitik und so. Ja, doch schon. Weil ich hatte ja schon vorgestellt, inwieweit die Sachen halt eben kompatibel sind. Ne? Ja, das schon. Die werden sich sicher auf einiges einlassen. Aber das, ich meine, dieses Streben nach Glück des Einzelnen oder so ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber ja, die sind ist ja aber kein, schon ist ja kein unwichtiger drin. Punkt halt. Ne? Die sind ja halt schon komplett ja. drin, dass sie hinter solchen Sachen ja einfach nur vermuten, ja, das ist halt Chancengleichheit, wenn wir alles durchquotieren. Ne? Weil die Frauen sind ja benachteiligt und deswegen quotieren wir das alles durch und das ist einfach Chancengleichheit, Punkt. Ja gut, ich hatte das schon individuell verstanden, aber es kann natürlich sein, dass das so gemeint war, ja. Ja, so sehe ich das geframed. Und hier haben wir den Extremismus-Experten von der FDP-Bundestagsfraktion aus der letzten Legislaturperiode, der dieses Mal auch wieder gewählt ist, Herrn Strasser, bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, und hier geht es um Antisemitismus, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, wenn er sich da irgendwie da ablisten, lichten lässt, aber tut mir leid, wenn das euer Extremismusexperte ist, als Extremismusexperte meines Erachtens nach verbittet es sich, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwas zu machen, auch wenn es eine Sache ist, die jetzt nicht so zweifelhaft ist, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Herr Strasser nicht auch komplett deren ganzen Krempel mit großen Löffeln aufgelöffelt hätte, den sie halt über die Gesellschaft halt behaupten. Also ich glaube nicht, dass Herrn Strasser irgendwas bewusst ist, was zum Beispiel diese ganzen Zahlen angeht von Antisemitismus aus den aus muslimischen Bereich oder so, was ja die Antonio-Stiftung da auch nicht groß verbreitet, sondern bei denen ist ja halt immer nur rechts und alles ist rechts und alles führt nach rechts und selber wird aber die DDR verklärt und solche Dinge. Und da hat natürlich der Strasser jetzt hier nicht dran teilgenommen direkt, aber ich traue es ihm halt nicht zu, das zu sehen, dass diese Leute halt zwielichtig ohne Ende sind. Und also, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht braucht man mit denen nicht zusammenarbeiten. Es gibt genug andere Leute, mit denen man sich da zusammentun kann. Und ja, das ist nur wieder ein Zeichen dafür, was bei diesen ganzen Demokratiefördergesetzen und Zeug halt rumkommt. Und ja, welcher Linksruck? Wir haben hier eine Amadeo-Antonio-Stiftung. Die AA-Stiftung, die ist immer da, um die Kohle abzugreifen. Mehr so eine Netzwerkbildung scheint als... Die haben sie sich ja etabliert als eine der Go-To-Stiftungen, die als erster immer angesprochen werden, wenn es um, ja, in dem Fall Aktionswochen gegen Antisemitismus geht. Ja. Da gibt es bestimmt sehr viel bessere Stiftungen, Vereine und sonstige, die da vielleicht sogar ein bisschen mehr Publicity benötigen könnten. Aber nee, die AA-Stiftung, die hat ihre. Und ich erinnere mich da auch auf jeden Fall, dass ja, also zum Beispiel bei mir in Niedersachsen war das, glaube ich, auch so, dass die jüdische Gemeinde sich da entfernt hat von so einem runden Tisch oder was das war, wo die Amadeo-Antonio-Stiftung halt eben auch mit bei war, weil denen das da nicht geheuer war, diese Zusammenarbeit. Und also es ist bei weitem nicht so, ja, dass die quasi jetzt irgendwie die objektiven Vertreter irgendwie für diese Gruppe wären oder sowas. Sondern die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ganz vorne mit dabei, mit irgendwelchen Marxisten hier, ne, Frau Kracher, zusammen halt politische Stimmung zu machen gegen alle möglichen Leute. Und die haben ja auch schon, ja, also in ihren komischen Blogs gegen alle möglichen Leute schon irgendwelche Artikel da gebracht und ihren Belltower, der hieß ja früher mal Netz gegen Nazis. Ja, so einer schwer erlauterbaren Antisemitismus. Ich erinnere mich noch an die wie heißt sie? Banaschuk. Die hatte da ja irgendwas geschrieben, dann haben die Leute gesagt, ja, wie kommst du darauf, ne, das war glaube ich auch gegen Gamergate und so, wie kommst du denn darauf, die als Nazi zu bezeichnen? Und dann meinte sie so, ja, wer hat die denn als Nazi bezeichnet? Das war ein Artikel auf Netz gegen Nazis. Und kurz danach haben sie das Ding dann in Belltower News umbenannt. Fragt sich nur, warum. Aus meiner Sicht, damit man die Leute besser verleumden kann, weil wenn ich das auf Netz gegen Nazis mache, ist es halt ein bisschen schwierig so, ne? Dann, wenn Namen verbrannt sind, dann muss man die wechseln. Dann mache ich mich meine. Vielleicht ein bisschen sehr an, ja, hier angriffsoffen, weil hinterher zu behaupten, ich habe ja niemanden Nazi genannt, wenn man ein Artikel auf Netz gegen Nazis erscheint, ist halt ein bisschen doof, ne? Ja, und das ist halt Belltower News. Und da wird auch nur Kulturkampf betrieben, aus meiner Sicht. Und Frau Kahane, ne, hier, Frau Kahane und der Geschichtslehrerverband war das Ding von dem Leiter von der Gedenkstätte da Hohenschönhausen, dem ehemaligen, und DDR verklären, DDR ist ja nur Antifaschismus quasi, DDR ist ja nur quasi so schlimm gewesen, weil die Nazis ja noch viel schlimmer waren und tralala, ne? Und das hat alles nichts mit Liberalismus zu tun, das hat nichts mit Freiheit zu tun und das hat eine ganze Menge mit Linksextremismus zu tun. Jetzt haben wir Herrn Lindner zum Thema Muezzinruf. Sollen Muezzinrufe deutschlandweit erlaubt werden? Was sagt Christian Lindner? Dazu haben wir eine Rechtslage und wir haben die Freiheit der Religionsausübung und dazu gehört auch das. Bisher ist es aber ja nicht Usus in Deutschland. In Köln macht man das jetzt als Pilotprojekt, wie Sie wissen. Das heißt, dort hat Frau Reker das erlaubt sozusagen, dass da freitags in einem engen Fenster der Muezzinruf erfolgen würde. Für Sie ist das völlig in Ordnung, wenn das flächendeckend in Deutschland passiert. Ich bin dafür, dass wir zu einem guten Miteinander kommen. Und dazu gehört die Freiheit der Religionsausübung. Allerdings dann auf der anderen Seite auch die gegenseitige Rücksichtnahme. Aber und deshalb ist es ja richtig, dass in Köln damit Erfahrungen gesammelt werden. Es muss ja zu einem Miteinander in unserer Gesellschaft kommen, wo wir wissen, wir sind vielfältiger, es gibt unterschiedliche Religionen. Sollen Muezzinrufe deutschlandweit... Ja, halte ich auch für Missverständnisse, den der gute Herr Lindner da laufend ist. Also, ich meine, ja, wie ist das Ding? Allah ist der Größte, keine Ahnung wie. Ja, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass das diese Behauptung, daran könnten Umfragen und Befindlichkeiten nichts ändern, das ist schon falsch. Und natürlich ändern Befindlichkeiten über kurz oder lang auch Gesetze. Natürlich. Ne? Ja, weil das Ding ist aus meiner Sicht das absolute Gegenteil von irgendwie friedlichem Zusammenleben oder so. Was macht man dann in Zukunft? Dann schreien und klingeln wir ja gegeneinander an oder wie, bis alle Leute taub sind. Für die Gleichheit oder was? Ja, ich finde auch, das Gebimmel nervt schon genug. Das reicht ja nicht. Ja. Das tut es auch. Es geht natürlich um Gleichbehandlung, ist schon klar. Und ne? Diese ganze Geschichte da ist eine Machtdemonstration aus meiner Sicht einfach. Dass sie das jetzt haben wollen. Und das hat mit Religionsfreiheit und vor allen Dingen mit Gleichheit überhaupt nichts zu tun. Ich finde, aber in einer Sicht hat der Mann halt eben recht. Und das sage ich auch schon seit Jahren. Alle möglichen Leute behaupten, das würde nicht stimmen. Aber es stimmt leider. Müsst ihr euch mal dran gewöhnen. Diese ganzen Geschichten, die ihr so abfeiert mit Feiertagsschutz und diesem ganzen Zeug, was wir hier mit dem Staat machen, wenn es einen ausreichenden Anteil an der Bevölkerung gibt von diesen Leuten, die Muezzinrufe und sowas haben wollen, dann könnt ihr euch schon mal gefasst machen auf staatliche Durchsetzung des Ramadans. Weil die Bedingung dafür wäre genau die gleiche wie staatliche Durchsetzung von Feiertagsruhe für Karfreitag und so. Genau dasselbe. Und der einzige Unterschied, warum das eine gemacht wird und das andere nicht, sind die Zahlen in der Gesellschaft. Weil wir hier in der Demokratie leben und da geht es nur mal nach Köpfen und wer wie viele irgendwie da vorzugeben hat, was sich da irgendwie bewegt. Aber vom rechtlichen Standpunkt her, ja, werden die dann auf Gleichberechtigung pochen und dann könnt ihr euch mal umgucken, wie schnell das geht. Ja, ich finde aber, als Machtdemonstration müsste das, was da gerufen wird, auch bei den Leuten irgendwie verständlich werden und das ist es ja gar nicht in der Regel. Und verstehen die Leute ja gar nicht, was da gerufen wird. Zivilgesellschaft ist gemeinnützig, sagt die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Was für ein Name. Das ist aber wirklich, ey. Die meint sicher ernst. Versicherung für Lehrer oder was? Ampelappell. Redet über Demokratiepolitik. 14 zivilgesellschaftliche Organisationen haben am 13. Oktober diesen Appell veröffentlicht. Wir fordern SPD, die Rechten, Bündnis 90 und die Grünen und FDP auf, dass sie sich in ihren Koalitionsverhandlungen Demokratiepolitik als eigenes Thema behandeln. Idealerweise in einer eigenen Arbeitsgruppe, statt die damit zusammenhängenden Themen verteilt auf einzelne klassische Ressorts zu besprechen. Themen, die gebündelt werden müssen, sind unter anderem Fragen des Wahlrechts, Überhangmandate, Diversität im Parlament, unter anderem Geschlechter und soziale Herkunft. Also mit anderen Worten. Quote, genau. Und Quote. Wahlalter, neue Beteiligungsformen wie BürgerInnenräte oder Volksabstimmung. Oh, Volksabstimmungen sind, glaube ich, Nazi, oder? Weil da wäre doch die AfD auch. Habe ich doch gehört, das ist doch auch einer von diesen Punkten, wo sie immer sagen, die AfD lehne die Parlamente ab, dass die ja Volksabstimmungen haben wollen. Parteifinanzierung, Parallelkampagnen und Fake News. Ja, das ist euch ein Dorn im Auge, ne? Die ganzen Fake News. Fake News! Transparenz über die Finanzierung politischer AkteurInnen, ob WählerInnen-Gemeinschaften, EinzelkandidatInnen oder Vereine, zivilgesellschaftliches Engagement und dessen Förderung. Ach nee, das gehört gleich zusammen. Zivilgesellschaftliches Engagement und dessen Förderung ist natürlich unwichtig, wer das finanziert. Weil wenn man das sagt, wer das finanziert, dann ist es natürlich eine Verschwörungstheorie. Eine antisemitische. Engagement gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Linksextremismus bedeutet Liebe und Frieden. Fragt den Staat. Umgang mit antidemokratischen Bewegungen wie Querdenken. Und Fridays for Future? Nee, die nicht. Nur Querdenken. Vorwürfe an die Polizei zu Rassismus oder unverhältnismäßiger Gewalt. Genau, müssen Vorwürfe. Erhoben werden, in den Koalitionsverhandlungen. Die Vorwürfe gegen die Polizei werden, machen. Ja. Die müssen bitte erhoben werden sofort. Oder das lese ich hier draus. Vorwürfe an die Polizei, das habe ich überhaupt komplett überlesen beim Durchschauen. Vorwürfe an die Polizei zu Rassismus oder unverhältnismäßiger Gewalt. Ja, stellt die mal bitte. Kritik. Nicht irgendwie Bildung eines Ausschusses. Kritik der EU an Deutschland. Vorwürfe. Im Rechtsstaatlichkeitsbericht. Was soll das denn bedeuten? Kritik der EU an Deutschland im Rechtsstaatlichkeitsbericht. Also wir geben noch nicht genug an die Zivilgesellschaft oder wie? Wir finanzieren unsere Verleumder und unseren hier, wie heißt es, unsere Demoralisierung und so noch nicht genug. Nee, das ist ja dieser Rechtsstaatlichkeitsbericht, der über alle EU-Länder vorgelegt wurde, wo, wie ich, den ich ja auch schon mal in Auszügen vorgestellt hatte, Deutschland auch nicht eine Glanzleistung hingelegt hat und sehr viele Sachen angemahnt wurden, die verändert werden müssen. Und rein theoretisch hängt davon ja ab, ob die EU-Finanzen fließen oder nicht. Gegen Polen und Ungarn wurden ja jetzt deswegen schon Sanktionen verhängt, aufgrund von diesen Rechtsstaatlichkeitsberichten. Ich weiß jetzt nicht, die haben da bestimmt eine, irgendwie, was weiß ich, zu Institutionalisierung. wenig Repräsentation von Frauen bei Richterpositionen oder irgendwie sowas. Die haben bestimmt da ein, zwei Talking Points, die Okay. denen besonders wichtig ist. Sollen Sie den auch nennen, bitte? Institutionalisierung von Demokratie und Demokratieschutz im Bundestag und Bundesregierung. Die haben doch schon Gleichstellungsbeauftragte, oder was meinen die sonst mit Institutionalisierung? Naja, der verdammte Bundestag und die Bundesregierung sind halt nicht demokratisch. Die sind Die halt, brauchen, jeder braucht einen Aufpasser. brauchen Genau. noch, genau, die brauchen noch Aufpasser, ja. Die unterzeichnenden zivilgesellschaftlichen Organisationen haben alle Forderungen und Ideen zum Themen keineswegs immer die gleichen. Uns vereint, dass wir Demokratiepolitik aus einem Guss und klare Kulturmarxismus Aus einem Guss. Ansprechpersonen wünschen. Wir und viele weitere Organisationen Was kriegen die möchten da bei der uns Allianz? Guckt da kein mitgestalten, Chef mal einbringen. drüber oder so? Also. Amadeo, frag den Staat, change.org. Das haben wir, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen e.V. Oxfam. Digital Courage, weil letzte Woche gelernt haben, dass der Herr Padelun von Digital Courage mal ein Nazi war, was aber egal ist. Das war mit Open elf. Petition, das ist. Open Abgeordneten Petition ist, glaube Hodge. ich, von der, wie heißt der nochmal? Domscheibwürg, sag ich immer. Okay. Domscheibwerk. Der Domscheibwerk, genau. Naturfreunde Deutschlands. Okay. die Deutscher offene Gesellschaft. Was heißt denn das auf Fundraising-Verband. Englisch? Keine Ahnung. Müssen wir mal den Ungarn fragen. Das wäre eine Verschwörungstheorie, wenn ich das sagen würde. Ja, aber lustig ist auch der Fundraising-Verband. Follow the Bunny, sage ich nur. Und diese Bildungsstätte Anne Frank ist in der Vergangenheit bei uns hier, glaube ich, auch schon mehrfach irgendwie gewesen mit irgendwelchen, die Menschen leiden, gibt uns Machtkrempel. Und natürlich ist sie in Frankfurt. Guerilla Foundation. Klingt alles sehr demokratisch auf jeden Fall. Und Oxfam. Oder Ja, das waren die mit den Spitze. komischen Skandalen, oder? Haben die nicht irgendwie auch Machen so auch ein. immer so Umfragen, so Jugendstudien, glaube ich, und sowas, ne? Wo man auch Ja, immer so den so Kopf schüttelt. Armutskrempel, glaube ich. Aber egal. Ja, und Frau Schneider von der Welt sagt, die mit Millionen an Steuergeld geförderten woken Vereine, Stichwort neue deutsche MedienmacherInnen, würde es freuen. Aber wie wird die FDP mit einem von Grünen und SPD geförderten Partizipationsgesetz, in Klammern verpflichtende Migrantenquoten, Fragezeichen, umgehen? Fragezeichen. Ja, Demokratiegesetz hatte ich gelesen in dem Sondierungspapier, aber gut, ich meine, Potato, Potato, Tomato, Tomato, keine Ahnung. Aber ja, gute Frage. Was ist die Antwort? Ich glaube, die Frau Schneider ist Die Frage rechts, ist, oder? was sie dafür bekommen würden, sagen wir mal so. Wenn sie vielleicht ein paar steuerliche Regelungen kriegen würden, die ihnen wichtig sind, würden sie vielleicht darauf eingehen. Wenn nicht, dann vielleicht auch Nee, nicht. nee, ich glaube, ich meine, Mammon, du siehst das komplett falsch. Keine Weil, wie gesagt, also das habe ich ja eigentlich versucht, die letzten Wochen hier rauszuarbeiten. Ich glaube wirklich, dass bei diesen Leuten keinerlei, aber wirklich gar kein Bewusstsein dafür da ist, was dieser ganze Scheißdreck bedeutet. Das ist Ja, halt das kommt einfach erst, wenn es nur. auf die eigenen Jobs geht oder so, dann, aber wie ist es dann für die Leute kann Und man es dann so entscheiden? wohlgemerkt, ich meine mit diesen Leuten, die paar Leute halt eben, die da in dieser Fraktion sitzen Ja, und die paar genau, die Leute, die sind dann nur da alle anderen Stimmen, so jetzt ungefähr. entscheiden, wer da irgendwie jetzt halt da in diese Verhandlungen damit einsteigen darf und so, die meine ich damit explizit. Weil es gibt definitiv bei der FDP genug Leute, die auch wissen, dass der Krempel Quatsch ist. Das Dumme ist halt eben nur, es werden immer weniger. Ich habe diese Woche auch schon wieder ganz viele ich trete jetzt aus und bla bla bla, überall gelesen in sozialen Medien, also keine Ahnung, weiß nicht, ob das so schlau ist. Also, aber ja, müssen Leute natürlich selber wissen. Weil im Endeffekt, aus meiner Sicht, übergibt man dann halt nur das Feld an den Kram und irgendwie LKR oder so wird, glaube ich, so schnell noch nicht die Lücke dann füllen. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass das auch intern besonders unheimlich schwer zu diskutieren ist, dann sozusagen, ja, weil das eben so durchgesetzt wird, wie es durchgesetzt wird. Ja, da wird ja jetzt auch nichts mehr diskutiert. Also es gibt halt ein Programm, ein Wahlprogramm, und das habe ich ja hier auch schon vorgestellt, dass halt da drin von so Wieselworten und Variablen bezeichnen, die in so eine Richtung geht, halt schon wimmelt. Und, ja, es ist halt so ein bisschen interpretationsfähig noch, aber es klang schon als sehr stark. Es ist ein Einfallstor für den ganzen Kram. Ich bin da eben mit, wenn es nötig wird. Das ist meine Meinung darüber. Ne? Also ich glaube schon, dass sie sich das auch abkaufen lassen. Also politisch sozusagen. Die glauben das wirklich. Vielleicht was fordern würden. Die glauben das wirklich, dass das was bringt. Und du hast so viel schnippische, ja, ihr dummen Konservativen, jetzt merkt ihr auch mal, dass irgendwie hier... wir hier auch sozialliberale Positionen haben und so weiter und so fort, wo ich mal wieder so denke, nee Leute, das führt alles nicht in die Freiheit. Mit der AA-Stiftung und marxistischen Feministen von denen und diesem ganzen Gramsci Marcuse-Bullshit ist kein freier Staat zu machen. Da habt ihr euch einen Bären aufbinden lassen. So. Wenn die jetzt um die Ecke kommen wird und sagen, wir machen jetzt Trennung von Staat und Kirche und wir machen keinen Gebimmel und keinen Muezzinruf und keinen Freiertagsschutz mehr. Aber auch die Verbindung von Frauen jetzt, Beteiligung und Modernität oder so. Ne? Nur wenn Frauen da sind in ausreichender Zahl, dann sind wir auch modern genug oder so. Solche Fehlverbindungen. Ja, weil die ja nur aufgehalten werden. Das ist das Ding. Unterschied gleich Unterdrückung. Das ist bei denen ja die Logik. Und bei denen meine ich jetzt diesen ganzen linken Establishment, wo die FDP ja, das ist halt auch so eine Verbindung, die eben falsch schon ist, halt dazugehört. Also die Spitze vom Eisberg auf jeden Fall. Ja, stell dich doof, geht's dir gut. Keine Ahnung. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Was sagt die FDP dazu? Von wegen nur Umweltschutz. In Wahrheit kämpfen die führenden deutschen Klimaaktivistinnen gegen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Also ich meine, also im Endeffekt müssen sie es ja schon wissen. Ich sehe gerade das auch von Anna Schneider. Das ist schon von 2019. Okay, ich habe das gewusst. Das ist ja von dieser Woche. Okay, weil irgendwo gab es, glaube ich, noch so ein Ding diese Woche. Aber ich sehe gerade, das ist ja schon von 2019. Ja, ich meine, es ist ja auch alles klar. Ne? Und Lindner hat ja auch früher gemeint, dass man da ja halt auf wirtschaftliche Dinge halt irgendwie setzen muss. Aber was ist da jetzt mit los? So, na klar, du hast den Decenius Timon, der diese Woche auch wieder bei Phoenix saß und irgendwie gemeint hat, ja, so die FDP, ja, die meinen ja hier irgendwie, man kann ja irgendwas machen mit neuen Technologien und so, aber das ist ja alles so, nein, das geht ja nicht und so weiter und so fort. Ja, was für neue Technologien, die so abgesägt haben, alle die ganzen Transrapids und so weiter. Ich meine, auch heute ist es ja nicht, wird ja nicht gerade leichter, irgendwelche Firmen oder so zu gründen und Erfindungen zu machen oder so, abgesehen davon, dass ja auch schon vieles erfunden ist und so weiter. Legen sie einem da überall auch Steine in den Weg, ne? Das ist schon klar, dass so eine Politik oder so Politiker gerne was mit größeren Firmen zu tun hat oder mit Konzernen oder so, sie können alle seine Wünsche erfüllen, ne? Aber das ist natürlich schlecht für die Freiheit. Ja, und hier haben wir nochmal einen Buschmann, der war nämlich im Kino und hat sich 007 Film angeguckt und hat ihm gut gefallen. Oder solide an die abtretenden Boomer-Kohorten der Helden und Schurken. Und Hans Zimmer hat wieder beste Arbeit beim Soundtrack geliefert. Hans Zimmer Kram hat, ich glaube, das war der YouTuber Nerd Rotic, der hat darüber gesagt, das klingt immer wie Hornfarts. Fand ich ganz lustig. Also so Tuba-Fürze. Also. Und ist das schon irgendwie richtig. Aber das ist ganz gute Umschreibung auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall No Time to Die, James-Bond-Film. Hat denn jetzt einer von euch schon mal gesehen, jetzt den James-Bond-Film? Nee, aber solide 007-Unterhaltung ist das doch mit Sicherheit nicht. Er unterscheidet sich doch sehr stark von all seinen anderen Vorgängern. Insofern ist das nicht so. Wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass es ja erstmal einen ziemlichen Backlash gab, weil der erste Trailer ja suggeriert hat, dass er jetzt quasi mit diesem Trope, wo sie jetzt alle irgendwie drauf rumreiten, ne? Irgendwie, ja, der Mann, der immer der Held war, das ist ja in Wahrheit alles nur Lug und Trug gewesen und der hat sich und allen was vorgemacht und jetzt ist er irgendwie entfremdet und kommt dann irgendwie wieder und keiner erkennt ihn mehr, weil er ja doch nicht so toll ist, wie man meint. Und dann gibt es irgendwie die starke weiße, nee, Quatsch, schwarze Frau, die dann da die wirkliche Heldin ist und dann da seinen Platz irgendwie eingenommen hat und so. Und das haben sie ja wohl alles nochmal, nachdem sich Leute darüber aufgeregt haben, ziemlich weit zurückgeschnitten. Das ist zumindest die Ansicht, die viele Leute jetzt gehabt haben, von denen ich gehört habe, die halt den Film da jetzt gesehen haben und meinten, das wäre jetzt halt nicht so schlimm geworden, wie ursprünglich angedacht. Und im zweiten Trailer war da ja auch überhaupt nichts mehr von enthalten, von diesem ganzen Kram. Aber es scheint auch so storymäßig zu sein, dass praktisch nur sie als nächster 007 rauskommen kann, oder wie ist das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es so, dass halt diese Phoebe Waller-Bridge, die ja jetzt irgendwie an sämtlichen Sachen rumfuhrwerken darf, die holen sie sich ja halt immer rein, um die Sachen, wie das immer so schön heißt, ne, hier weiter zu öffnen für neue Leute und so und vor allen Dingen Frauen natürlich, weil das ja nur Männern gefällt, ne, so ein James Bond. Ist ja eine White Male Power Fantasy und das ist ja alles von gestern Ich finde, man hätte gleich ernst machen sollen und auf einen Transmensch wechseln. und so weiter und so fort. Und ja, da ist es ja wohl auch irgendwie so mit seiner Familie und so weiter. Und das Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber das ist halt auch wieder so ein Opfer-Ding dann da irgendwie. Ganz komisch auch. Und also ein Arbeitskollege von mir, der den Film gesehen hat, fand vor allen Dingen lustig eine Szene, wo es irgendwie so einen elektromagnetischen Puls irgendwie gibt, mit dem da einer ausgeschaltet wird, der irgendwie ein elektrisches Auge hat oder so. Und direkt danach greift er da James Bond dann zu seinem Telefon, was irgendwie immer noch funktioniert. Obwohl Das er ist gerade. abgeschirmt. Ja, Ja, das war ja. abgeschirmt, Irgendein ja. Gadget muss er ja haben. Doch Vorteil, wenn man Aluhut ist. Ne? Atombomben-safe. Ja, das war so die totale Lois-Szene auf jeden Fall. Mein Arbeitskollege meinte, er hätte sich zu Tode gelangweilt bei dem Film auf jeden Fall. Aber ja, Phoebe Waller-Bridge und das ist ja dieses Zeug. Jetzt als nächstes darf sie dann Indiana Jones jetzt kacken oder keine Ahnung, seine Privilegien checken, weiß ich nicht. Dafür sorgen, dass er dekonstruiert wird und nur noch der alte grumpy weiße Mann ist, der in Wahrheit ja noch nie der richtig der Held war und eigentlich sind die anderen Leute die Helden und Ja, ich tralala. meine, Ford hat wenigstens das richtige Alter Und für auf die jeden Fall fand ich Rolle. das lustig, dass der Buschmann, dass ihm das so gefallen hat, weil im Endeffekt hier habt ihr die Phoebe Waller-Bridge der FDP, Frau Jasper Winter aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin und sie freut sich, denn sie darf für die FDP, für die Koalitionsverhandlungen zur Ampelkoalition mitmachen. Gemeinsam mit anderen Leuten darf sie in der AG Familie, Jugend und Kinder mitarbeiten. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Arbeit. Und das ist eine, die hat ja auch dieses ganze Feminismus-Thema da weiter vorangebracht. Neben dieser einen Deutsch-Amerikanerin, über die wir, glaube ich, vor Urzeiten auch schon mal gesprochen hatten, die Ja, da die haben auch vielleicht dann intern auch den Vorteil, dass sie sich gegenseitig damals pushen, ne? auch so, ja, das ist definitiv so. Also nach allem, was ich gehört habe, in Direktnachrichten Natürlich. von Leuten, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, aber sagen wir es mal so, es sind Mitglieder im Landesverband Berlin von der FDP, wo halt Frau Jasper Winter auch da ist und die mir halt gesagt haben, dass Frau Jasper Winter da halt gepusht wird, ne, genau von so einem Zirkel. Von Leuten, die soll aber auch eine Ex-Freundin von irgendwem sein, der bei der FDP einen höheren Posten hat. Nicht Herr Lindner, sondern eine eher unbekanntere Person. Und ja, die ist auf jeden Fall jetzt irgendwie die Frauenbeauftragte von der FDP und die ganzen Sachen, die erzählt, ist alles 0815-Kram, könnte genauso auch von der Linkspartei, von der SPD, von den Grünen, von irgendwem kommen. Es ist alles nichts Besonderes daran. Es ist alles verwechselbar, austauschbar. Und das hatte ich damals schon, als der Krempel aufgekommen ist, also, vor 2 Jahren oder wann das da war, wo sie da ihren großen Triumph gefeiert hat, auf dem Parteitag, weil ihr tolles Frauenförder hier Zielvereinbarung, blablub, Papier da irgendwie durchgekommen ist. Da hatte ich das schon gesagt, dass eigentlich so viele Sophisten und Dummschwätzer und Consultants und weiß der Teufel nicht was, Werbeagentur-Leute, die in der FDP da haben, sollten die eigentlich wissen, dass so eine Verwechselbarkeit der absolute Tod für jede Marke ist, ne? Also da ist es dann halt wirklich schwer. Und das haben wir ja letzte Woche auch von Frau Baerbock gehört, oder was war in der letzte Woche, dass sie ja auch meinte, so ja, in diesem ganzen gesellschaftspolitischen Bereich, da wäre man ja schon ganz nah beieinander und so. Und da sehe ich halt also, wirklich ein Riesenproblem und das sehen die halt alles nicht. Für die ist das alles nur, ja, jetzt sind wir hier endlich fortschrittlich und jetzt haben wir endlich, worauf die Leute alle nur gewartet haben. Und weil uns ja so wenig Frauen gewählt haben in der Vergangenheit, ne, das haben die ja auch hier über Jahre erzählt, ja auch der Coole und die ganzen Leute, oh, so wenig Frauen wählen uns hier, anstatt dass man sagt so, okay, die Frauen wählen eher die Grünen oder die wählen vor allen Dingen die CDU übrigens, ne, also CDU und CSU, die Unionsparteien sind ja nach wie vor bei den Frauen mit irgendwie 30% oder so der größte Teil von dem Kuchen und ja, und dann, warum ist das denn eigentlich nicht okay, wenn man dann eher die Männer vertritt? Warum ist das eigentlich verkehrt? Warum ist das eigentlich anrüchig? So andere Parteien stellen sich ja auch nicht hin und sagen, oh, wir werden aber wenig von Männern jetzt gewählt. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, was wir irgendwie für die machen können oder so. Ne? Machen die ja auch nicht. Also was soll dieser Scheiß? Na, aber es ist natürlich nur die heiligen Frauen, ne? Wenn man bei denen natürlich nicht... Ja, sie machen also Gruppenpolitik, damit sie hinterher in ihren Statistiken, die sie ja auch gruppenbezogen erheben, da was nachweisen können. Das ist mein Eindruck so. Das braucht auch, das bedient sich so ein bisschen gegenseitig, ne? Da müssen sie auf jeden Fall zu Kreuze kriechen, da müssen sie sich komplett umdrehen, da müssen sie alles dafür machen und das ist halt eben auch der Witz, ne? Also was ich gerade schon meinte mit den DMs, die ich da teilweise kriege, ich kriege so viele DMs von allen möglichen Frauen aus der FDP, die mir da auch nur sagen, ja, dass sie von diesem ganzen Krempel halt nur angenervt sind und dass die Leute, die eigentlich wirklich das behindern, diese ganzen Frauennetzwerke sind, aus hier den liberalen Frauen, ne? Das ist ja so eine Gruppe, die da ja auch irgendwelche Rederechte und Postenbesetzungsrechte und Vorschlagsrechte und was weiß ich nicht, was für Rechte alles haben, Sonderrechte, wo sie da ganz alleine sich irgendwelche Leute aussuchen können. Und da musst du dann halt auch in deren guten Gnaden irgendwie stehen, um da irgendwo was zu werden. Und die sind diverse Frauen halt auch nicht, die aus meiner Sicht aber sehr vernünftige und sehr gute Arbeit machen. Und die ich absolut fördern würde und wo ich absolut dafür wäre, dass die sich an sowas beteiligen. Aber nee, was haben wir hier? Wir haben hier die 0815 Frauenpolitik, die auch von sämtlichen anderen Parteien hätte kommen können. Personen, die da jetzt irgendwie Verhandlungen führen darf. Und also, ich prophezeie schon lange, ich wiederhole es hier nochmal. Und ich glaube wirklich, wenn es wirklich dazu kommt, werdet ihr sagen, Chris hat es vorausgesagt, Marin Jaspar-Winter wird die nächste Familienministerin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also sagen wir es mal so, es würde mich überhaupt nicht wundern. Wenn jetzt nicht SPD darauf besteht, dass sie das wieder besetzen dürfen mit irgendwem, dann ja, wird es, glaube ich, Minister haben ja auch schon auf dem Job dazugelernt. Frau Jaspar-Winter. Also das würde mich überhaupt nicht wundern. Aber wenn die jetzt da schon in dieser Gruppe irgendwie mit drin sitzt und die ja halt eben da ja also wirklich auch überhaupt nicht anecken wird mit den Grünen und der SPD, also das tut sie ja schon in ihrer Rolle im Abgeordnetenhaus überhaupt nicht. Wenn ihr euch da immer irgendeine beliebige Rede von der anhört, glaubt mir, da kommt nichts bei rüber, wo ihr sagen würdet, das ist ja die FDP, die da spricht. Sondern das ist einfach wirklich 0815 Frauenpolitik-Krempel, der von jeder beliebigen Person kommen könnte. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, weil man muss ja nicht Angehöriger des Bundestags sein, ist sie ja nicht. Aber es war ja Frau Giffey zum Beispiel auch nicht, ne? Also die Minister, die können sie ja von irgendwo hernehmen. Da können sie ja irgendwen daneben, der ihnen einfällt und den zum Minister machen, ne? Das können sie sich ja selber überlegen. Und ich glaube, die Frau Jaspar-Winter hat gute Chancen auf jeden Fall. Und da wird es überhaupt nichts, keine Veränderung geben. Das wird alles genauso weiterlaufen. Demokratiefördergesetz, Demokratieleben, ganze Bullshit. Alles ganz genauso weiterlaufen. Nichts wird dahinterfragt werden. Keine Silbe, kein gar nichts. Immer nur weiter, weiter, weiter, weiter, weiter. Ja, und dieses hier fand ich ganz putzig. Mal so was von der anderen Seite, von der AfD. So ein kleiner Fail. Das ist ja hier eine AfD-Politikerin, die Frau Kaiser. Und die hat sich hier in die Küche gestellt und einen Kuchen gebacken und trägt eine Schürze, auf der draufsteht, auf der draufsteht Qualität ohne Quote und fährt euch was auf. Gott, Das ist eine Hasswaffe. Wenn dieser Kuchen auf jemanden geworfen wird, dann ist das quasi Blackfacing. Das sind ja wirklich perfide Methoden von den Rechten. Ich sag's euch. Es ist ja sogar sauber, Leute. Ja, erstmal sieht es sehr sauber aus, der. Das fällt auch schon mal auf, ja. Aber mir ist noch was aufgefallen. Beziehungsweise anderen Leuten auch. Und sie hat das auch mit Humor genommen, aber. Boah, die Farbe von dem Ding, es passt mit irgendeinem Schankteil zusammen. Sie hat den Kuchen von unten glasiert. Das ist der Boden von dem Kuchen. Weil du musst das ja umstülpen und dann ist die andere Seite ist oben. Das ist der, wie heißt der denn? Das in einer? Das braune Sumpfherz. Ja, das haben die Leute natürlich gemerkt. Also hast du dann so einen Rand, der unten rausguckt und dann abbricht wahrscheinlich oder so, ne? Naja, sie hat das Ding auf jeden Fall von unten glasiert. Ja, okay. Das ist alles und ich meine einfach so. Sie hat es von oben glasiert, aber falsch rumliegen gehabt, ne? Das ist halt auch Politikkrempel natürlich, was die hier betreiben, ne? Und ja, das ist halt auch so, den Leuten das irgendwie reinreiben, ihren Kram dann und so und dann nicht richtig gebacken zu kriegen, das fand ich halt auch ganz niedlich. Klar, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen Fails, die wir hier halt von ne, irgendwelchen anderen Leuten in den Mund verbieten wollen und weiß der Teufel nicht wie was. Ja. Aber ich fand es einfach ganz putzig, auf jeden Fall die Bestrebungen hier auch von den Leuten, den Linken da irgendwie als reinzuwischen und Qualität ohne Quote und dann nicht zu wissen, von welcher Seite man den Kuchen glasieren muss, fand ich einfach ganz nett. Tja, hallo Frau Kaiser, als nächstes bitte einen Hufeisenkuchen backen. Ja, kommen wir nun zu The Republic. Das ist irgendwie eine neue Webseite, die wohl finanziert wird von unter anderem Herrn Donald Trump. Wie heißt der? Er hat in Amerika auch was gegründet, angeblich ein Social Media oder so. Ich glaube, das war eine Fake News. Also ausputzen erstmal, ja. Nee, das kommt, glaube ich, noch irgendwie, ne? Okay. Aber ja, wie heißt er? Operation Heuss. Friedrich Merz. Ja. Ach so. Ach ja, genau. Friedrich Merz, der hat da wohl Geld drin stecken und noch irgendwelche Leute und das soll. Mario Götze, habe ich gehört. Mario Götze? Ja. Und das soll halt so eine Kampagnenseite irgendwie sein, wo dann auch irgendwelche Leute von der CDU halt Beiträge schreiben dürfen und denen geht es um bürgerliches Deutschland. Und das ist natürlich hier die Opposition Heuss von zwei, drei FDP-Angehörigen. Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, haben wir so eine lange Liste wieder veröffentlicht mit Kontaktschuld dritten Grades, also irgendwelchen Twitter-Accounts, die jetzt Sachen von diesem The Republic verteilt haben und wen die sonst noch so retweeten. Und das sind natürlich alle möglichen Namen hier dabei, die laut Opposition Heuss natürlich alle miteinander zu tun haben. Aber ich sag's mal so, da ist Welt mit bei, da ist Bild mit bei, da ist Tichy mit bei, da sind aber auch irgendwelche obskuren Leute, wo dann dahinter steht, in Klammern Querdenken, was die Operation Heuss hier da schon dahinter schreibt, in Klammern Querdenken, weil normale Menschen, also ich zum Beispiel, ich hätte keine Ahnung gehabt, wer diese Leute sind und ich folge denen auch nicht und ich retweet auch nichts von denen und ja, es gibt alle möglichen Leute, die alle möglichen Quellen sich da bedienen und die vielleicht auch ähnliche Probleme haben mit dem öffentlichen Rundfunk und so, was halt ein Ding ist, was sie bei Republic da auch eine Kampagne irgendwie gegenfahren wollen oder so. Und Genderei, wo sie dann eine Kampagne gegenfahren wollen. Und da gibt es ja alle möglichen Leute, die aus irgendwelchen Gründen, können gute Gründe sein, können schlechte Gründe sein, dann ein Problem damit haben. Und die allen möglichen Leuten folgen, die da auch ein Problem eventuell mit haben, aus auch unterschiedlichen Gründen, können gute Gründe sein, können schlechte Gründe sein, es sind alle möglichen Gründe. Aber nein, wir haben ja die Opposition Heuss, die sich ja immer darüber aufregt, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Verbindungen sehen wollen, die es gar nicht gibt. Oh, Verschwörungstheorie, bla bla bla. Aber das ist hier natürlich alles, oh, das soll bürgerlich sein. Dürfen wir ihnen das bürgerliche Deutschland von der Republik vorstellen? In Klammern querdenken. Das kann man nicht so gut lesen. Ich habe das mal vergrößert. Vielleicht kann ich es mal vorlesen. Never Forget Nikki, Bild, Ben Brechtgen, Einzelfallinfos, Argonert, Hartes Geld, Roland Tichy, Boris Reitschuster, Don Alfonso, Netzwerk Don Alfonso, Kissler, NZZ, Rosenbusch, in Klammern Querdenken, Ulf Poschardt, Friedrich Merz, Welt, die ganze Welt, wow, Ralf Schuler und Roland Tichy, Steinhöfel, Birgit Kelle, Boris Reitschuster, Never Forget Niki, nochmal Hans-Georg Maaßen, Hartes Geld, Joanna Kutta in Klammern AfD, Junge unterstrich Freiheit, Erika Steinbach, Alice Weidel, AfD, Beatrix von Storch, AfD, die gesamte CDU, Einzelfallinfos, AfD-Fraktion im Bundestag, also die Accounts jeweils. Die gesamte CDU, ja, das ist auch nicht mehr bürgerlich wahrscheinlich, ja. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann erlaubt, mal sie zu beten, doch mal dazu zu schreiben, was die Leute getan haben, dass sie als bürgerlich disqualifiziert. Und die Antwort kam prompt. Willst du nicht wieder mit deinen Weltraumaffen bei der AfD-Fraktion vorsprechen gehen? Fragezeichen Clowns-Emoji. Ja, das ist echt ein Clown. Mhm. Ja. Genau. Wir stehen stramm, wenn die uns anrufen. Wir haben hier so ein rotes Telefon. Nee, ein blaues Telefon. Nee, ein braunes Telefon. Genau, dunkelbraun. Das ändert die Farbe, je nach Temperatur. Oh Mann, ey. Ja, und auch da wieder, ne? Also das ist bei denen, auch das ist nicht Recherche oder so. Ich weiß ganz genau, wer dahinter steckt, nämlich Mareile. Nämlich Mareile damals, als Mareile noch halbwegs vernünftig war, da hatte ich mit ihr damals drüber gesprochen, was ich da damals erlebt hatte, als ich bei der AfD war. Und da habe ich ja hier auch öffentlich drüber gesprochen, das ist alles kein Geheimnis. Und ja, und ich war ja auch bei den Grünen schon mal im Bundestag. Und ja, vielleicht bin ich einfach der die grün-blaue nächste Bundesregierung hier vorbereitet. Keine Ahnung, kann sein. Ja, vorsprechen, vor allen Dingen, vorsprechen, ja. Ja, für solche Leute sind doch selbst die Reinigungskräfte, die Sitze da AfD putzen im Bundestag, Steigbügelhalter. Wahrscheinlich, ja. Was, ne? Okay. So viel zu dem Teil. Und jetzt kommen wir hier so langsam in den Bereich Journalismus, den heutigen Bereich Journalismus. Ihr könnt euch ja sicherlich noch denken, welches Thema hier gleich auch noch kommt. Aber erstmal haben wir hier den Herrn Serau von der NZZ. Der Berlin-Leiter ist das, glaube ich, von dem Büro von der Neuen Zürcher Zeitung. Und der schreibt hier, eben rief mich jemand von einer mir unbekannten Handynummer an. Er stellte sich als Anton Reiner vor, Medienjournalist beim Spiegel. Ein kleiner Thread. Er habe da ein paar Fragen, sagte Herr Reiner. Ich sagte ihm, dass ich gerade krank sei und ihm per E-Mail antworten würde, wenn ich wieder gesund und im Büro sei. Er ignorierte die Bitte und fuhr fort. Er habe gehört, dass ich zur Bild-Zeitung wechsle, ob das stimme. Ich habe daraufhin abermals gesagt, dass ich krank sei, gerade keine Fragen beantworten könne und ihn gebeten, mir eine Mail zu schreiben, auf die ich eingehen würde, wenn ich wieder gesund bin. Ich hätte ihm an dieser Stelle auch sagen können, dass ich nicht zur Bild wechsle, dass ich von so einem Wechsel überhaupt noch nie gehört habe und dass ihm seine Quelle Blödsinn erzählt habe. Aber ich habe schon einmal Erfahrung machen müssen, dass Herr Reiner journalistisch unsauber arbeitet, Aussagen ignoriert und aus einem Gespräch nur Dinge herauspickt, die zum Spin seiner Geschichte passen. In einem Hintergrundgespräch über die NZZ in Deutschland hatte ich unter anderem versucht, ihm klarzumachen, dass wir keine publizistische Nische bedienen, sondern für die gesamte bürgerlich-liberale, sondern für das gesamte bürgerlich-liberale Medium schreiben. In Klammern, er hatte im Gespräch, wie andere deutsche Medienjournalisten vor ihm, das hanebüchende Zerrbild bemüht, wir seien rechts- bzw. AfD-nah. Klammer zu. Im Spiegelbericht, der nach unserem Gespräch erschien, las sich das dann so. Die NZZ schreibe für eine, in Anführungsstrichen, selbstgebaute, eine, in Anführungsstrichen, rechte Nische und das mache sie nervös, weil sie weiter wachsen wolle. Diese Erfahrung ist ein Grund für diesen kleinen Thread. Ich möchte nicht erst abwarten, was dieser handwerklich unsauber und tendenziös arbeitende Autor aus einer nicht erhaltenen Antwort von mir macht. Ja, die können ja nicht direkt schreiben, das ist Westfernsehen und Propaganda. Und das wäre ja auffällig. Ja, wobei Herr Serau ja auf die auf den Tweet von Herrn Maaßen, das sei Westfernsehen, mal geantwortet hat, das sei Blödsinn. Also, da kann ich ihn dann durchaus zitieren, weil er war ja öffentlich, dass er gemeint hat, das sei Blödsinn zu behaupten, die NZZ sei Westfernsehen. Ist das Westfernsehen der Herzen? Ist. Das ist kein Blödsinn, die goldene Kartoffel. Ne? Die goldene jetzt habe ich noch mehr Appetit auf Kroketten. Genau. Aber ja, nachdem sich jetzt alle Medien noch eingeschossen haben, wird das dann hier zur Kartoffel des Jahres gewählt oder so. Eine richtige Meinung haben sie dazu nicht. Offensichtlich haben sie vor dem Thema auch nicht so richtig eine Ahnung. Behaupten eben, das würde in der Gesellschaft gar keine Rolle spielen und so weiter. Ja, es würden sich da nicht auch grundlegende Dinge ändern lassen, wenn man jetzt plötzlich darauf geht, irgendwie nur noch Gruppen zu beachten oder so. Das hatten wir ja gerade schon bei der FDP und so. Also, unterirdisch, ne? Dieser Preis hier. Absolut daneben und zeigen vor allen Dingen, wie gesagt, nur, dass sie es nicht verstanden haben, weil sie bringen auch keine Argumente dagegen. Ich distanziere mich als Kartoffel als auch als Preis von diesem Preis. Ja, ich also bin eine Kartoffel. Im letzten Jahr war es ja schon so. Im letzten Jahr hat die goldene Kartoffel bekommen einen Beitrag über Clankriminalität und das war schon absolut unterirdisch, dass sie da irgendwie gemeint haben, halt, oh, die reden über Clankriminalität und das stigmatisiert doch nur die Leute und damit suggerieren sie ja nur, dass da irgendwie Kriminalität von Ausländern ausgeht, obwohl es doch deutsche Kriminalität auch gibt. Also warum sagt man denn dann nur Clankriminalität? Das ist doch wieder nur hier um die bla bla bla. Ne? Und dieses Mal geht es um eine Sendung vom Presseclub, heißt es, glaube ich, von Phoenix. Wo damals der Mohammed Amjahid da war und die Anna Schneider und von der Zeit, der Herr, dessen Namen mir jetzt gar nicht einfällt, aber auch ein sehr guter Journalist, den wir ja schon oft mit sehr vernünftigen Aussagen auch dabei hatten. Und es war aus meiner Sicht eine absolut vernünftige Debatte, die da geführt wurde. Auch respektvoll. Also ich wäre so respektvoll, ehrlich gesagt, mit Herrn Amjahid und seinen merkwürdigen Aussagen da nicht umgegangen, wie die beiden Profis. Ich glaube, ich hätte ihm, glaube ich, gesagt, dass er ein Spinner ist. Und scheinbar noch nicht gereicht. Das ist noch nicht respektvoll genug, wie man sieht hier. Naja, ne? Es ist wie nicht in ihrem Sinne zeigt. Gewesen. Das ist alles, was worum es geht. Und das wollte ich ja auch gerade darauf hinaus. Ja, ne? Also diese neuen deutschen Medienmacher, das ist ja das, was sie seit Jahren schon tun. Die haben ja auch dieses Glossar rausgegeben vor Jahren, wo wir, ach, vor Urzeiten, als wir uns gerade hier angefangen haben, vor allen anderen, da haben wir uns schon mit diesen Leuten beschäftigt. Und auch mit ihren Gastauftritten bei Al Jazeera. Und das ist ja auch so ein Ding, ne, also ich kann es halt nicht belegen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß halt eben nur, so wie die agieren, das taugt auf jeden Fall als Desinformationskampagne von irgendwelchen Geheimdiensten. Da setze ich mir meinen Aluhut auf. Ich kann es natürlich nicht belegen, dass sie da irgendwelche Verbindungen irgendwo hin haben oder so, aber sie sind ja halt eben schon mal aufgetreten bei Al Jazeera, die Chefin von denen, und da ging es um Turkophobie und da konnten sie es halt so hinreden, ne, wie schlimm die deutschen Medien gegenüber Türken sind und wie die darstellen und so. Und lauter solche Dinge. Und in anderen Zusammenhängen hatten sie auch schon mal ich glaube ich irgendwie über eine, also Al Jazeera ist ja so ein Sender von Katar, glaube ich, ne? Ist das ja genau von Katar. Und Katar betreibt auf jeden Fall Desinformationskampagnen mit Medien. Die haben ja auch diesen AJ Plus-Kanal im englischsprachigen Bereich, wo sie diesen ganz progressiven Krempel pushen bis zum Abwinken. Und das ist aus meiner Sicht, also wenn man sich bei Russia Today aufregt, aber über AJ Plus nicht aufregt, dann hat man keine Ahnung. Tut mir leid. Ist so. Und, die einen sind Neonazis, die anderen sind neue Deutsche, ne? Ja, wahrscheinlich. Und das ist halt das Ding, das Narrativ, das muss genau auf Linie sein. Ne? Jede Berichterstattung muss genau auf deren Linie sein. Ansonsten, hier ist deine Kartoffel. Ne? So, ihr wagt es euch da zusammenzusetzen und nicht der Meinung von Herrn Amjahid zu sein, dass Deutschland scheiße ist und Migranten hasst und sie alle furchtbar unterdrücken will und sie nicht haben will und bla bla bla, ne? Was der Amjahid dann da irgendwie meint. Und das ist ja unterirdische Debatte über Identitätspolitik, unterirdisch, ne? Weil die einzige oberirdische unterirdische Debatte im Sinne von Kartoffeln ist übrigens auch lustig, aber gut. Die einzige oberirdische Debatte wäre natürlich, wenn die Schneider und der Herr von der Zeit alle sagen, oh ja, Mohammed, sag uns, wie es ist. Du bist der Größte, ja, ach, wir sind unwürdig, uns in deinem Licht zu begeben hier. Sag uns, wie scheiße wir sind. Ja, es ist eine ganz schlimme Gesellschaft, alle hassen dich, Mohammed. Ja, es war die ganzen, wir sind alle Dreck und wir sind alle furchtbar und wir hassen dich alle nur und wir wollen alle nur, dass du scheiterst und wir wollen alle nur, dass alle, die so aussehen wie du, auch scheitern und es ist alles, ne, es ist alles so furchtbar und ja, du hast ja recht, Mohammed. Und das ist keiner. Das problematisch in der Gegenrede, ne? Dass sie, dass dann, dass das so rüberkommt, als wäre das irgendwie ein Angriff oder so. Oder man kann es schauspielerisch so interpretieren oder so. Ich meine, es ist ja auch ein Spiel, ne? Mit die den wollen Argumenten alles und so weghaben und alles diskreditieren, ja, was nicht zu 120% auf deren beschissener Linie ist. Das ist dieser Preis und nichts anderes. Mhm. Und das haben sie gerade in diesem Jahr absolut bewiesen. Und wenn diese Leute auch nur einen einzigen beschissenen Cent kriegen von dieser Ampelkoalition, dann ist aber die Hölle los hier. Also, das werde ich euch von früh bis spät aufs Brot streichen, jeden verdammten Tag. Also, das sage ich euch gleich schon mal. Weil das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Und das ist auch alles klar. Das ist seit Jahren schon klar und das müsst ihr wissen. Und wenn ihr es nicht wisst, dann passt ihr nicht auf. Und ja, und dann könnt ihr eure schlauen Reden, wer das schon als links ansieht, der muss dann wohl rechts sein oder so. Schickt es euch sonst. Wie gehört denn dazu jetzt zu diesen neuen deutschen Medienmachern? Da kann man sich jetzt auch nicht mehr mit ausreden. Alle möglichen Leute. Experiment oder so. Könnt ihr euch auf der Webseite von denen angucken. Das sind nicht gerade kleine Namen. Also ich kann mich noch erinnern, dass auf jeden Fall die Dingens war dabei, glaube ich, hier die vom Mittags-Morgens-Magazin oder wie es heißt. Fällt mir gerade wieder ich und Namen, ey, es ist schlimm. Aber es sind alle möglichen Leute. Auf der Webseite von denen gab es eine Liste. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber gab es auf jeden Fall mal eine. Es sind nicht wenige und was die auch gemacht haben, ist dieses No-Hate-Speech-Movement und da war auch, das ist ja teilweise auch dann austauschbar da bei denen, da dürfen sie mal den einen Tag dürfen sie als neue deutsche Medienmacher auftreten, dann mal wieder auf als No-Hate-Speech-Movement und da ging es ja auch nur darum, den Meinungskorridor in ihrem Sinne zu regeln und das ist alles, was sie tun. Und das ist eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit in Deutschland, diese Leute zu finanzieren in irgendeiner Art. Klar, sie können ihren Kackverein natürlich haben und ihren Bullshit reden, aber dass diese Leute irgendwelches öffentliches Geld kriegen, ist ein absoluter Skandal und es muss beendet werden. Ne? Das geht schon viel zu lange so und alle möglichen Leute, die ein bisschen hingucken, die wissen das auch und es ist ja bei weitem nicht so, dass das nur irgendwelche Leute wie wir hier sagen oder irgendwelche Blogger oder irgendwer. Es gibt Weltartikel darüber, es wird in Büchern erwähnt, weil diese Leute machen das schon seit etlichen Jahren und es wird überhaupt nicht besser, es wird nur schlimmer. Ja, wir bereiten sich dann auch so bei BPB und sowas, ne? Was dann früher war die BPB wenigstens mal neutral, aber das ist ja irgendwie auch vorbei, solche Sachen. Ne? Die es machen gibt keine nicht Berechtigung dafür, diesen Leuten noch irgendwelches Geld zu geben. Es ist seit Jahren klar, was sie machen und diese anderen Sachen, die ich gerade mal im Aluhut auf gesagt habe, die sind natürlich nicht klar, aber von ne, der Art und Weise, wie die sich geben, ist halt der Grund, warum ich das glaube. Aber die anderen Sachen, die klar sind, die müssten auch schon reichen. Wie wäre es, wenn wir einen Gegenpreis stiften? Die goldene Knoblauchzehe. Was willst du denn? Die Spaghetti. Die ach ja, der goldene Döner. Keine Ahnung. Das goldene U-Boot wurde gerade vorgeschlagen im Chat. Das fand ich gut. Was wurde vorgeschlagen? Das goldene U-Boot. Für subversive Medienbeiträge und Personal. Das ist ziemlich gut, ja. Ohne Taucher. Ja, oder den goldenen Schwarzstift. Der goldene Wald. Der goldene Wald, das wäre dann unser Preis. Juhu! Wir verleihen. Das wäre aber ein positiver Preis, hallo. Ja, natürlich. Der goldene Wald. Ja, so wie es in den Wald schallt, so schallt ein Mars heraus. Preis für vorbildlich integrierte Zuwanderer. Ja, Sonntagabend, 19 Uhr. Ja, der Marsaffe ist da. Der Marsaffe hat verschlafen, ich sag's ganz offen. Ich bin alt, ich brauche meinen Mittagsschlaf und der ist diesmal etwas länger geworden. Okay. Ja, wenigstens nichts Schlimmes passiert oder so. Ist okay. Nee, du war einfach meine Chatman-Wecker stellen sollen. Okay. Ja, Julian Reichelt kommt jetzt. Ach, wer war das denn nochmal? Der Chefredakteur von der Bild-Zeitung, der geschieden. Damals hatte der so eine Sexgeschichte, ne? Kann das sein? Ja, das war ja eigentlich auch schon, da hatten wir ja schon drüber geredet vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder so. Ja. Das war ja eigentlich schon Bekanntheit eben, ne? Also ich war erst ganz, die ersten Leute, die irgendwie geschrieben hatten, er wäre jetzt entlassen worden wegen den Sachen. Da hatte ich erstmal drunter geschrieben bei Twitter, nee, das war doch alles schon. Die hatten ihn doch nur irgendwie beurlaubt und ihn entmachtet so ein bisschen. Also ihm irgendwie eine andere da irgendwie zur Seite gestellt, die sich dann irgendwie um die Personalsachen kümmern sollte oder irgendwie so. Das war ja halt schon. Und deswegen habe ich erst gedacht, okay, was ist hier jetzt neu? Weil was hier auf jeden Fall den Staub aufgewirbelt hat, ist dieses Ding hier von der New York Times, wo es jetzt hier natürlich darum geht, also der Fokus ist halt eben auch Axel Springer, natürlich wegen dieser Politico-Übernahme, über die wir ja auch schon gesprochen hatten. Und da gab es jetzt hier diese Ippen Group, von der ich bisher noch nie was gehört hatte, aber das ist wohl auch irgendwie so ein Journalismusverband. Und die, eine Dame von denen, zu der wir gleich noch kommen, die hat da eine Recherche gemacht und wohl noch andere Sachen irgendwie rausgefunden. Und das Ding, was jetzt hier irgendwie medienmäßig hier irgendwie war, dass dieser Verleger von der Helpen irgendwie gesagt hat, nee, das verlege ich nicht, das bringe ich nicht raus. Und zwar mit der Begründung, dass dann irgendwie der Eindruck entstehen könnte, er oder die würden irgendwie gegen die Konkurrenz schießen wollen mit so einem Artikel. Und wo ich mir dann auch denke, so, ja, hat er das denn gelesen, den Artikel? Also, weil wenn er den nämlich gelesen hat und dann irgendwie so sagt, naja, im Endeffekt kommt ja hier nur bei raus, dass wir irgendwie halt die Bild schlecht machen und das ist im Endeffekt die Enthüllung, dass wir irgendwie sagen, so, ja, bei denen ist ja die Kultur irgendwie im Eimer und die sind ja pfui. Und deswegen verlege ich das jetzt hier nicht, weil das ist mir halt nicht geheuer, so, ne? Dann, ja, also solche Geschichten, die gibt's da schon lange. Also ich erinnere da nur an diese ganze 68er Keilerei, wo ja zumindest die Frau Röhl, die Tochter von der Ulrike Meinhof, in dem guten Buch Die Raff hat euch lieb, was ich schon seit Wochen nicht mehr empfohlen habe, aber jetzt mal wieder empfehlen muss, quasi auch meint, dass halt eben damals diese 68er-Geschichte vom Spiegel ganz stark gepusht wurde, weil die ja das Feindbild Axel Springer da so schön kultiviert haben und dass das bei denen quasi dann auch, meint die Frau Röhl, ja, halt so gegen die Konkurrenz halt schön ging, ne? Und da haben die das dann halt in Kauf genommen, dass sie da ja, irgendwelche Linksextremen dann da irgendwie deren Erzählweise da irgendwie deren Einschätzungen da irgendwie schön pushen. Und das kann ich mir halt, das sehe ich halt hinter vielen solchen Sachen, kann ich mir gut vorstellen, ne? Also wenn der Tichy mal irgendwie Bullshit macht, wie das eine Mal da mit dem Ding über mit dieser Glosse oder was das da gewesen sein soll, über die Frau von, ach, ich und Namen, es ist furchtbar, die Muslima aus Berlin, die Migrationsdame. Der letzte Aufschrei, ich kann mich erinnern. Kübra Gümüşay? Nee, die Staatssekretärin. Itzegut. Nee, die aus Berlin. Safsan. Safsan, genau, ja. Ach, die meinst du? Dass man sich alles merken kann. Ne? Ja. Rolex. Es gibt einfach zu viele von diesen Leuten. Ich bin dafür, dass die alle mal fusionieren. Gute Idee. Die eine da. Hengame Chebli. Ja, auf jeden Fall. Ja, da stürzen sich ja auch sofort alle drauf, ne, um den irgendwie dann da wieder zu sagen, dass das ein Fulfill-Mensch ist und dass man dem sein Ding nicht lesen darf und so. Ne? Auch wenn das jetzt eine Geschichte halt war, die mit anderen Sachen überhaupt nichts zu tun hat, aber das muss man dann alles wieder so zu einem vermengen und sagen, pfui. Also kann ich mir halt vorstellen, ich weiß es nicht, ne, das ist jetzt quasi meine Leseart des Ganzen, aber das war auf jeden Fall der gegebene Grund, warum sie das halt nicht veröffentlicht waren, war halt eben, dass der Ippen gesagt haben soll, nee, weil dann mache ich ja hier nur gegen meine Konkurrenz irgendwie und deswegen will ich das nicht verlegen. Ja, das kann ich mir aber schon vorstellen, dass einem das zu heiß ist, zu sagen, ich vernichte jetzt hier meine Konkurrenz. Also dem Spiegel ist es offensichtlich nicht zu heiß. Ich habe heute auf Twitter gelesen, fand ich ganz lustig irgendwie. Die haben Spiegel und Bild haben die Plätze getauscht. Das fand ich recht treffend. So. Die einen... Ja, wir haben auch gleich noch einen halbwegs vernünftigen Spiegelartikel zu dem Thema, aber kommen wir gleich zu. Jedenfalls, wo war ich in der Geschichte? Naja, auf jeden Fall ist dann diese Dame, zu der wir gleich auch noch kommen, die ist dann hier halt zur New York Times gegangen und die New York Times berichtet jetzt quasi über den Bericht von der und schreibt das hier jetzt halt alles auf Englisch natürlich nochmal auf. Aber ich habe jetzt hier auch außer dieser Ippen-Sache eigentlich nichts Neues groß draus lesen können, was ich jetzt nicht schon wusste. Außer natürlich, dass hier halt den Amerikanern nochmal vorgestellt wird, wer jetzt überhaupt Axel Springer ist und diese ganzen Geschichten. Und ja, aber im Endeffekt... Nur kurze Frage, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber wie wird denn Springer hier dargestellt? So wie die, in Anführungszeichen, Springer-Stiefelpresse, wie es ja in manchen deutschen Medien auch dargestellt wird? Oder? Nee. Das auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, also... Ja. Nur zur Einordnung. Ich bin ja skeptisch, was die New York Times angeht. Ja, sag bloß. Ja, ist ja auch schon ein bisschen so ein Eingriff in die Presse von einem anderen Land. Man könnte meinen, vielleicht hat man in Amerika gesagt, naja, die sind noch nicht so auf Linie. Ja, ich glaube, das verstehen sie ja umgekehrt, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, steht ja auch oben drüber. Ich denke mal, das wäre nicht passiert, wenn die jetzt nicht diesen Politico halt übernommen hätten. Also Springer geht ja jetzt nach Amerika. Springer will ja jetzt in Amerika auch Medien machen. Und wiederum sind die Amerikaner aber, ja aber die bei... Die haben doch schon Jerry Springer, oder? Ja, mit amerikanischen Regeln ist das eigentlich gar nicht kompatibel, was der da gemacht hat. Wiederum sind ja die Amerikaner halt bei Springer auch eingestiegen mit diesem KKR oder wie die da heißen, dieser Investmentgruppe. Da waren Springer groß eingestiegen. Also wie man es nimmt halt, ne? Gruber, Kravis Roberts. Und ja, das ist halt die Geschichte von New York Times hier. Und dann gab es hier beim ZAP das Medienmagazin, haben sie natürlich auch darüber geredet und haben hier diese Frau Löffler hier ins Zentrum gestellt. Das ist halt die von dieser Ippen Group. Und als ich diesen Namen Löffler gehört habe, habe ich gedacht, Löffler, Juliane Löffler. Diesen Namen habe ich doch irgendwann schon mal gehört. Hast du es rausgefunden? Ich habe es rausgefunden. Ja? Und zwar hier diese Vielfaltskonferenz vom Deutschen Journalistenverband, bei der ich war. Das war 2019, glaube ich. Da war ich bei dieser Vielfaltskonferenz. Und das war hier nämlich bei mir in Hannover. Da haben wir hier ReferentInnen. Und da haben wir hier Juliane Löffler. Juliane Löffler ist seit 2017 Reporterin für LGBT-Sternchen und Feminismus bei BuzzFeed News. Zuvor studierte sie spanische Philologie, Kulturwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache und Design und so weiter. Und beim Freitag war sie auch. Robert-Bosch-Stiftung, Guardian und so weiter. Und das. Hast du noch irgendwie einen anderen Namen Löffler im Kopf? Harald Löffler, kann das sein? Ich google das jetzt nochmal. Ja, meinetwegen, das hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Und das, was sie hier auf jeden Fall gemacht haben, ist, war war dieses hier, Workshop 3, wie platziere ich mein Themengebiet? Pascal Müller und Juliane Löffler, in Klammern Reporterinnen für BuzzFeed News, berichten über sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, LGBT und Feminismus. BuzzFeed hat in Deutschland Themen gesetzt, über die in anderen Medien sehr tiefgreifend berichtet wird. Pascal Müller und Juliane Löffler erzählen mit Beispielen und Tipps aus ihrem Berufsalltag. Wie baue ich ein Netzwerk aus Quellen und Kontakten? Wie schaffe ich Aufmerksamkeit und wie kann ich Social Media dafür nutzen? Wie kann ich mit meinen ganz vielen Freunden auf Twitter ganz viele Nachrichten pushen und dann zitieren wir uns gegenseitig? Juhu! Und greifen Kohle ab, Fördergelder. Ja, auf jeden Fall dieses Ding Machtmissbrauch, ne? Das ist halt eben, um zu zeigen, das ist halt eben das Steckenpferd von dieser Dame. Und da musste sie jetzt natürlich bei dem Reichelt sich noch reinklemmen, weil das ist halt genau ihr Beuteschema. Und Zapp berichtet hier natürlich auch darüber, dass dass der Ippen das halt nicht verteilen wollte. Und das ist natürlich das Riesending hier bei Zapp, weil das geht ja nicht. Und Niegemeier, ich glaube, der war hier zu... Ja, ich glaube, den frage ich einfach mal ab, dann haben wir auch ein bisschen Ton. Zapp hat uns ja bisher noch keine Probleme gemacht. die ganze Idee von Medienjournalismus natürlich in Frage. Natürlich, wer soll sonst über Medien kritisch berichten, wenn nicht andere Medien? Natürlich sind das dann immer auch Konkurrenzverhältnisse. Aber zu sagen, wir machen das grundsätzlich nicht, weil das ist ein Mitbewerber und es soll nicht so aussehen, als wollten wir denen wirtschaftlich schaden, wäre wirklich das Ende von jeder kritischen Berichterstattung über Medien. Ja, es ist ja nur keine kritische Berichterstattung über Medien, die da gemacht wird. Es ist kritische Berichterstattung über Personen, die da gemacht wird. Weil, ich meine, klar würden sie der Bild gerne vorwerfen, es liegt alles nur an Reichelt und euer Kurs liegt nur an Reichelt und all die ganze Kram. Aber das können sie können ja halt nicht der Konkurrenz vorwerfen, eine andere politische Richtung zu fahren als sie selber. Also machen sie sowas. Also ziehen sie es auf eine persönliche Ebene runter. Naja, gut. Ja, es gibt so einen Pressekodex. Ich glaube, da steht auch was drin, was das irgendwie das nicht so gerne. Ja, also so konkret ist es nicht formuliert, aber es soll da angeblich drinstehen oder interpretierbar sein, dass man sich auch nicht gegenseitig nicht irgendwie runterzieht oder so. Naja. Auf jeden Fall reden sie halt auch die ganze Zeit, also diese Leseart von irgendwie, dass da jetzt die Frauen irgendwie, keine Ahnung, wie nennt sie das? Ja, also halt, dass die halt die Opfer irgendwie sind, ne? Und er natürlich der Böse, der sich das irgendwie zunutze macht oder keine Ahnung wie was. Das wird hier überhaupt nicht hinterfragt. Also das ist halt das, was sie so darstellen, ne? Aber ja, das so stellen sie es halt dar, ne? Also das ist ja, halt der so Machtmissbrauch konnte jedenfalls nicht so richtig negativ wirken. Und das ist halt die Kultur dann natürlich von denen und die wollen dann halt natürlich dann da irgendwie, keine Ahnung, die armen Frauen alle ja. Irgendwie, die nutzen sie dann einfach aus und so weiter und so fort, ne? Und ja, so als ob die da reinkommen und dann kommt der Reiche und sagt so, ja, Baby, wenn du hier was werden willst, dann geh das nur mit mir oder irgendwie so, ne? Aber soweit ich das weiß, behauptet das überhaupt niemand. Ne? Also ich habe zumindest nichts in diese Richtung gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass da es da halt über einvernehmliche Beziehungen gegeben hat, wo die Frauen dann gefördert worden sind, eigentlich über dem, was sie ihnen eigentlich zugestanden hätte, mit irgendwelchen Zitaten von Leuten, die dann da verantwortlich waren für diese Frauen in irgendwelchen Ressorts, die dann gemeint haben, so, nicht schon wieder so eine. Na, ja, mit wie vielen kannst du das machen, bis also das irgendwie im Endeffekt, entweder also hinten losgeht oder dann? Hatten jetzt diese Frauen da im Endeffekt jetzt so den riesen Nachteil davon nicht? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch von niemandem gehört, dass die irgendwie gesagt haben, so, ey, wenn du dies und das nicht machst, dann kannst du aber hier gar nichts mehr oder dann entlassen wir dich oder weiß ich nicht wie was. Ne? Das würde ich sehen als Machtmissbrauch. Na? Ja, die waren ja vorher nicht bei Bild und wären dann auch hinterher nicht bei Bild gewesen. Also wo ist denn der Nachteil? Wieso waren das die? Doch, die waren, glaube ich, vorher schon bei Bild. Das ja, ist ja gerade die Geschichte. Ja, hauptsächlich irgendwelche Praktikantenstellen oder sowas. Da kann man ja nicht als von Anstellung reden, finde ich. Ja, aber nicht nur, glaube ich. Okay, ja, was ich mitgekriegt habe, ging es halt hauptsächlich um Praktikantinnen und irgendwie auch nicht um so viele oder so. Es ging da, glaube ich, eher auch um irgendwie rumkoksen und sowas, was da auch eine Rolle gespielt hat. Ja, das hat man ja vorher. Und vor allen Dingen haben sie wohl gesagt, irgendwie Privates und Berufliches vermischt. Was natürlich in dem Fall irgendwie nicht ganz verkehrt ist, aber ja, es ist ja auch nicht im Prinzip verboten, dass man jetzt mit einer Sekretärin was anfängt oder so. Und das soll ja auch nicht verboten sein eigentlich. Ja, und insofern ist mir sein Machtmissbrauch ist mir so ein bisschen fraglich sozusagen. Wo ist denn seine Macht? Wo hat er die denn missbrauchen können? Er hatte die eventuell irgendwie konnte ein paar Frauen nach oben schubsen, ja. Aber dann fallen die in den Redaktionsteams, wo die dann alle sitzen, auch irgendwie nicht unbedingt positiv auf. Ja, ja also wie viele meine, kannst du da durchschubsen, bis das irgendwie dann... Ist das ja ein Machtmissbrauch nicht zu Lasten von den Frauen, sondern eher zu Lasten von den Leuten, die dann mit denen zusammenarbeiten müssen oder so, wenn die da nichts drauf haben oder keine Ahnung. Ja, dass man sowas als Firmenkultur nicht haben will, kann ich verstehen. Aber dass jetzt alles sich wieder so auf dieser Metaebene auf die armen Frauen und den bösen Typen eindampft, das finde ich auch ganz schön unterirdisch. Ist zwar auch Gegenbeispiele für, aber ja, das ist also schon wenig. Ne? Vor allen Dingen... Ja, okay, ich spiele den Part hier, spiele nochmal ab. Außerdem schätze man Reichels journalistische Verdienste. Als Bildchef setzt er auf Lautstärke, Meinung und Attacke. Bei Bild TV, Reichels neuestem Projekt, inszeniert er sich gern als heftigster Kritiker der Corona-Maßnahmen. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, sie kann mir als vollgeimpfte Mensch vorschreiben, dass ich eine Maske, die mich in meiner Atmung einschränkt, im Gesicht tragen muss, sehe ich das durchaus kritisch. Man weiß eigentlich gar nichts mehr. Der Staat springt mit uns um wie mit Verfügungsmasse und nicht wie das, was wir sind, der Souverän, von dem alle Macht ausgeht und der in diesem Grundgesetz, diesem wunderbaren Buch, auch einige Abwehrrechte gegen genau solche Entscheidungen hat. Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner schätzte diesen Kurs und verteidigte Reichelt, bis es nicht mehr ging. Heute wendet er sich im Selfie-Modus an die Springer-Belegschaft, versucht zu erklären, warum er Reichelt nun doch fallen ließ. Er hat uns nicht die Wahrheit gesagt und damit war klar, wir mussten sofort handeln und wir haben die Chefredaktion von Bild neu aufgestellt. Reichelts Entlassung sorgt bei seinen Unterstützern am Montagabend für Bestürzung. Nicht nur bei Twitter, auch bei Bild Live. Der Mann, der Viertel nach acht erfunden hat und der durch seine journalistischen Glanzleistungen, seine Ideen, seine absolute Power, die er in dieses Programm gesteckt hat, so viele Menschen hier bei Bild geprägt hat. Julian, wir denken an dich. Reichelt selbst hat sich bislang nicht geäußert. Für Springer kommt die Diskussion um Reichelt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Denn in den USA schließt Döpfner in diesen Tagen den größten Kauf der Unternehmensgeschichte ab. Springer ist jetzt gerade dabei, in Amerika groß aufzuschlagen. Für, man sagt, 1 Milliarde Euro wurde Politico gekauft, ein wichtiges Medium. Und das heißt, es ist gerade ein Zeitpunkt, wo die Amerikaner sich das sehr genau angucken. Wer kommt da eigentlich hier hin? Was ist das für ein Unternehmen, was jetzt hier gerade so Fuß fasst? Und so berichtet auch die New York Times ausführlich über die Vorwürfe gegen Reichelt. Autor Ben Smith zeichnet das Bild einer toxischen Unternehmenskultur. Die amerikanische Medienanalystin Ann Nelson ist überzeugt, dass Springer mit der Suspendierung Reichels größere Diskussionen in der amerikanischen Öffentlichkeit vermeiden wollte. The optics are very bad. Das sieht nicht gut aus. Es würde auch für den Geschäftsführer eines amerikanischen Medienunternehmens schlecht aussehen. Aber bei Axel Springer als deutsches Unternehmen ruft das zusätzliche Bedenken und weitere Diskussionen hervor. Dass ihn die Berichterstattung der New York Times besonders schmerzt, räumt heute auch Matthias Döpfner ein. Er betont aber: Es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer Verlages. Es gibt dieses Problem bei Bild. Deswegen müssen wir hier auch sehr schnell noch viel grundlegender an der Modernisierung und Veränderung unserer Kultur im Sinne von Respekt arbeiten. Es klingt wie der verzweifelte Versuch einer Schadensbegrenzung. Matthias Döpfner trägt eine gewaltige Verantwortung, weil er natürlich auch derjenige ist, der Julian Reichelt gedeckt hat. Wenn sich jetzt rausstellt, dass Reichelt diese zweite Chance, wie es jetzt dargestellt wird, nicht genutzt hat, sondern, wie es heißt, auch noch dann den Vorstand angelogen hat, was weitere Verquickungen von persönlichen und beruflichen Interessen angeht, ist das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für Döpfner. Und er steht wirklich da wie jemand, der auch den Laden nicht im Griff hat. Meine Güte, der hat den Reichelt auch gedeckt. Mensch, wen hat der Julian denn nicht gedeckt in dem Laden nur? Ja, kommen wir gleich. Ja, aber es ist so, dafür, also warum soll man jemanden jetzt dann auch unter Feuer nehmen, der eine zweite Chance gegeben hat und nachdem, also wenn jemand dann diese zweite Chance versaut, auch sofort reagiert? Warum ist der jetzt auch mit im Feuer? Weil ich meine, das ist dafür so zweite Chance. Der ist ein CEO, deswegen ist er im Feuer. Der haftet halt für diese ganzen Sachen. Und das Problem mit der amerikanischen Sache ist nicht nur, dass es ein großes Investment ist, sondern wenn halt so eine große amerikanische börsennotierte Firma halt gekauft wird, das würde bedeuten, dass halt für den Döpfner amerikanische CEO-Vorschriften gelten würden und die sind noch sehr viel strenger, gerade was solche Skandale angeht, als europäische Pendants. Vielleicht spielt das eine große Rolle. Okay, ich finde bezeichnend, genau, dass bis jetzt überhaupt gar nicht über die Praktikanten und den Mann mit dem Koks, der vor der Tür steht, geredet wurde, sondern einfach nur das war auch schon klar. Über das ganze andere Ne, dann könnte man argwöhnisch, okay, ist er vielleicht gestürzt worden, nicht wegen dem Skandal, sondern war das nur der Vorwand? Oder sagen die das vielleicht am Ende sogar? Wer weiß. Naja, ja, seit der Causa Friedmann wissen wir auch, dass man nach wenigen Monaten dann zurückkehren kann, wenn man was mit Koks und Weibern gemacht hat. Ja, kein Plan, aber auf jeden Fall, also kannst du das nochmal ausführen, Price, was du meinst mit, die haben da andere Vorschriften? Ja, das, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung, aber gerade was solche Skandale angeht, dass halt sehr viel strenge Vorschriften halt gelten, weil es halt nach amerikanischem Börsenrecht dann halt die Compliance funktionieren muss und nicht mehr nur nach europäischem oder deutschem. Ja, aber wir sind doch gar nicht mehr an der Börse. Oder das Politico an der Börse. Sind die nicht? Nicht mehr, okay. Nee. Ich glaube, seitdem dieses KKR da eingestiegen ist, sind sie doch wieder runter. Okay. Ja gut, das war ja auch nur eine Vermutung. Weil das da so drauf rumgeritten wird. Na, die Bild ist doch aktiengesellschaftsmäßig organisiert, oder nicht? Nein. Aber auch ohne diese Springer, amerikanischen aber. Sachen ist der Döpfner natürlich zu so einem Statement genötigt. Ja, weil er als CEO einfach ganz viele Sachen immer beachten muss. Naja, also ich sehe es auf jeden Fall so, dass, also was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss, und hier gerade im Zusammenhang mit den Öffentlich-Rechtlichen, dass ja Herr Döpfner als Vorsitzender von dieser deutschen Verlags, diesem Zusammenschluss von Verlagsgesellschaften, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit deutschen Verlags, irgendwas Verband oder Verband der deutschen Verlagsgesellschaften, irgendwie so. Da ist ja der Vorsitzende von, und die sind natürlich pausenlos am Schießen gegen den öffentlichen Rundfunk, dass der öffentliche Rundfunk immer mehr ins Internet will, dass der öffentliche Rundfunk immer mehr Text machen will, immer mehr publizieren will, immer mehr in Bereiche rein, wo er nichts verloren hat, wo er nicht mehr da ist. Ne? Und da ist der Herr Döpfner der große Kopf von und einer der Haupttreiber dafür. Und das ist aus meiner Sicht hier, Zapp, das Medienmagazin, schön in eigener Sache, weil was ich nämlich meine, was der größte Medienskandal im Moment ist und wo man eigentlich drüber reden müsste, das ist die Tatsache mit diesem Papier aus dem WDR, mit der Frau Nemi El Hassan, die man da unbedingt noch hinter den Kulissen wieder irgendwo haben möchte, beschäftigen möchte und um jeden Preis wegen Diversität und so weiter und so fort. Da könnte man mal drüber reden. Das finde ich wesentlich relevanter als hier irgendwie den Reichelt. Aber davon kommt natürlich bei Zapp nichts vor. Warum? Die Frau hat doch eine zweite Chance bekommen und da hat man rausgefunden, dass sie doch gelogen hat und weiter irgendwelche Tweets. Ah, Moment. Komisch. Wortwörtlich. Was ich nicht so ganz verstehe, warum sind die alle wegen dem Politico so aufgeregt? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die haben eine tägliche Auflage von 40.000. Und das bei einer amerikanischen Zeitung. Wie wichtig kann so eine Zeitung sein? Ja, ich glaube mit Online-Kram und so, oder? Weil die halt in Washington ist, oder was? Papier, richtig, ja. Ja, also okay. Politico ist einfach wie, was weiß ich, was wäre das Pendant hier in Deutschland? Kein wirkliches, aber halt hat halt einen gewissen Ruf, sowas wie der Spiegel oder so. Es hat einfach einen festen Platz und gibt den Ton an und gilt halt auch als Outlet, was den Ton angibt. Die Compliance-Gesetzgebung der amerikanischen Börsenaufsicht Sarbanes-Oxley wäre das. Das europäische Recht, da gibt es auch ähnliche Sachen. Da gibt es halt Durchgriffsklagen von Aktionäre. Das heißt, irgendwelche Aktionäre könnten jetzt beispielsweise in dem Fall den Döpfner verklagen für das, was der Reichelt gemacht hat. Und in Amerika kann man halt für sehr höhere Summen verklagen. Meines Wissens nach ist Axel Springer SE von der Börse weg seit KKR. Ja, aber diese Aufsichtsregeln, die gelten auf jeden Fall für Politico. Da habe ich gerade extra geguckt. Okay. Die Politico ist auf jeden Fall unter SEC-Aufsicht. Das heißt, wenn dies gekauft werden würde, würde das gelten. Nein, so. Interessant. Und was mir gerade noch einfällt zu der ZAP-Geschichte, direkt das Ding danach, wo sie dann drauf überleiten, ist ein Bericht über Russia Today mit dem Titel Was will Russia Today? Und da leiten sie dann hinüber mit, dass die den Reichelt irgendwie verteidigt haben oder irgendwie geschrieben haben, so, ja, warum wird der jetzt entlassen? Und irgendwie so eine Theorie halt eben dann, dass da mehr dahinter steckt oder so, haben mir viele Leute auch irgendwie jetzt geschrieben gehabt, die Tage über. ob da nicht mehr dahinter steckt oder so, keine Ahnung. Ich glaube halt wirklich, dass es nur darum geht, in dieser Politico-Geschichte da jetzt keinen Wind aufzuwirbeln oder so, größtenteils. Und ja, aber, und das ist dann auch wieder so, das ist zapp wichtig, ne? Was will Russia Today? Aber irgendwie, was will der WDR, ne? Wenn da die Frau El-Hassan da um ihren Preis irgendwie, oder was will Zapp, wenn es diesen Bericht macht über den Reichelt und Bild und die Kultur und oh, der Döpfner, ne? Oder was will die Frau Löffler, wenn das ihr Standardding halt eben ist mit Machtmissbrauch und sie dann überall ihren Machtmissbrauch sieht. Aber das sind alles Fragen, die braucht man nicht stellen. Das ist alles vollkommen in Ordnung, so, ne? Aber Russia Today, die haben ja eine Agenda im Gegensatz zu uns. Ja. Aber dieser Artikel hier von der Frau Gauss hat Mammon, glaube ich, eingereicht, habe ich aber auch gelesen. Ist total vernünftig und sachlich. Die sagt hier nämlich im Endeffekt, dass sie an der Kultur dann nur stört, ja, dass das ein Problem ist, wenn man Beziehungen am Arbeitsplatz hat, weil sie meint halt eben, dass die Frauen ja auch einen eigenen Willen haben und dass ja auch durchaus mal vorkommen soll, dass man sich in Vorgesetzten irgendwie verguckt und dass ihr das auch schon passiert wäre und dass ihre, wenn da jemand, also ja auch im journalistischen Umfeld und wenn da jemand damals gesagt hätte, so ja, das geht jetzt ja aber nicht oder so, dann hätte ihre Reaktion gewesen, was mischt ihr euch in unser Privatleben ein? Auf der Arbeit lernen sich ganz schön viele Leute kennen. Das auch. Und wahr, dass sie immer die gleiche Hierarchiestufe haben, das habe ich noch nie gehört. Also, doch, das kann ja auch vorkommen, aber das ist natürlich. Ja, es ist aber kein Hindernis und kein Grund oder so dafür. Ja. Klar, wenn jetzt einer irgendwie immer nur mit den Praktikantinnen rummacht oder so, die sich da was von versprechen. Ja, und ja, vor allen Dingen, muss er natürlich hinterher auch was klingeln lassen. Ich meine, ihr habt das vielleicht gerade gesehen, der Typ ist echt nicht gerade groß, ne? Also klar, der Herr Döpfner ist ein Riese, ne? Neben dem sah er halt wirklich richtig klein aus. Aber auch da an diesem Bild-TV-Tisch war er irgendwie so ein Kopf kleiner als der andere Mann, der da stand. Und aber auf der anderen Seite ist er halt eben auch, ja, ist er halt ein mächtiger Typ so, ne? Als Chefredakteur. Und was ich halt auch nicht wusste, so Kriegsberichterstattung und sowas hat er auch gemacht. Ne? Und das sind ja auch alles so Sachen, so, die bestimmt manche Frauen auch irgendwie dann gut finden. So, ne? Also irgendwie Macht und traut sich was und so. Ne? Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es viele Leute anziehend finden. Aber ja, das ist natürlich alles nur, der hat die natürlich alle gezwungen, weil und seine Macht missbraucht, ja. Also ich glaube, juristisch wäre das irgendwie beidseitige Vorteilnahme oder so, oder Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme. Und das sind beide gleich auch. Ja, wenn wir schon mal Thema juristisch sind, was wir so jetzt auch meinen, ist, er hätte irgendwie eine Urkunde gefälscht, um irgendwie zu sagen, dass irgendwer eine Ex-Frau von ihm irgendwie wäre oder irgendwas ganz Merkwürdiges. Das hatte ich da auch gehört. Ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen. Täuschungsmanöver im privaten Bereich. Wenn er das natürlich gemacht hat, wäre das natürlich eine Urkundenfälschung. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch nicht gerade, also das ist ja auch, also das wäre eine Straftat auf jeden Fall. Aber es ist ja so eine Beziehung, wo man sowas irgendwie sich zeigen lassen möchte. Ja, und der Herr Rotzheimer, der Bild-Vize, den hatten wir ja eben auch schon gesehen, da war 7:45. Und der hat hier geschrieben, interessant zu sehen, dass Menschen, die mich in dieser Woche angegriffen und beleidigen wollten, besonders häufig homophobe Beschimpfungen wählen. In allen Social-Inboxen von Twitter bis Insta zeigt mir mal wieder, wie viele Verblendete da draußen noch immer rumlaufen. Und bei dieser Geschichte, das habe ich hier quasi mit reingetan, weil das war jetzt natürlich bei vielen Bild-Mitarbeitern so, vor allen Dingen Mitarbeiterinnen natürlich auch, dass jetzt halt alle möglichen, wie ich halt meine, Trolle, aber es gibt natürlich auch immer diese ganzen Halt-die-Fresse-Bild-Hashtag-Geschichten und so von allen möglichen Leuten da forciert bei irgendwelchen Sachen, was ihnen dann wieder nicht passt oder so, ist dann gleich wieder Halt-die-Fresse-Bild und so weiter. Und natürlich meinten jetzt diese Leute, die jetzt hier irgendwelche Nachrichten bekommen haben, und ich nehme mal an, mit homophoben Beschimpfungen meint jetzt der Rotzheimer, dass irgendwelche Leute ihm jetzt vorgeworfen haben oder meinen irgendwie, dass er sich auch beim Reichelt hochgeschlafen hätte oder so. So interpretiere ich das jetzt mal. Und ja, aber das ist aus meiner Sicht halt wirklich so. Quote und so. also ich interpretiere das aber halt so, dass so die üblichen Leute, irgendwelche Sift-Twitter-Leute oder irgendwelche Leute, die halt auf solche Geschichten halt anspringen, ja, mal wieder sehen, hier kann man jetzt irgendwie ein bisschen Stimmung machen, hier kann man jetzt irgendwie ein bisschen Spaß haben, die Leute ärgern, dass die dann da halt mit solchen Sachen anfangen. Ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich im größeren Kontext mit diesem ganzen halt die Fresse Bild und irgendwelchen Sachen da steht, wo halt die Leute jetzt wirklich versuchen, den irgendwie zu schaden und ihnen ein schlechtes Licht zu rücken. Das hat ja noch eine gewisse Professionalität. Hier geht es jetzt wirklich, glaube ich, nur darum, aus diesen Leuten ja halt irgendwie was rauszukitzeln, dass sie sich halt ärgern und so und das übliche Trollen halt. Und dass das nicht spaßig ist und so, ist auch alles klar. Und ich habe jetzt vor allen Dingen den Rotzer mal genommen und nicht die Damen, weil ich damit halt eben auch zeigen wollte, dass sie es halt mit allen möglichen Leuten versuchen. Ne? Also dieses Ding von wegen, ja, das ist ja jetzt nur, jetzt werden die ganzen Frauen irgendwie und denen schickt man jetzt sowas, um die hier fertig zu machen und so, das sehe ich halt nicht gerechtfertigt, weil sie machen es im Endeffekt mit dem Herrn Rotzheimer halt auch. Und ja, es ist halt eine allgemeine Sache. Die wollen halt die Leute da jetzt ärgern, die von der Bild, und die wollen die trollen und die wollen halt irgendwelche Reaktionen da rauskriegen von denen und deswegen machen die das aus meiner Sicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe diesen Eindruck auf jeden Fall. Okay. Provokation. Ja, das hatte ich gerade schon angesprochen. Das war diese Sache, hätte ich auch eigentlich letzte Woche schon mal dran denken können. Die Zara Riefler hat hier bei Tichys Einblick so ein Papier zugespielt bekommen, halt vom BDR, wo die das halt rechtfertigen, dass sie bei der Nemi El Hassan da beide Augen zudrücken. Ne? Und das auch nach wie vor. Und dann, also sie schreiben hier, und weil es bei der Betriebsversammlung kein Thema war, möchte ich doch noch den aktuellen Stand zu Nemi El Hassan nachliefern. Hinter den Kulissen sind wir mit der Kollegin weiter im direkten Austausch. Mein Fazit: Wir werden für die Zusammenarbeit jetzt erst einmal die Pausentaste drücken, solange jede wissenschaftliche Arbeit für Quarks derart politisiert wird. Im neuen Jahr werden wir uns dann mit ihr über die mögliche Zusammenarbeit als Autorin abstimmen. Es hat sich vielleicht herumgesprochen, dass wir im Rundfunkrat ein leidenschaftliches Plädoyer für ihre journalistische Arbeit gehalten haben, aber natürlich sehen wir auch kritisch, dass das Löschen von Posts und Likes, während wir gerade aufklären wollen, nicht zum Vertrauensverhältnis beigetragen hat. Aber Vertrauen kann ja wieder wachsen. Und wer QuereinsteigerInnen eine Chance geben will und Diversität fördert, hat dann als potenzieller Arbeitgeber auch eine gewisse Fürsorgepflicht, kulturelle Konflikte auch gemeinsam zu durchlaufen. Und da das Thema aber weit darüber hinausgeht, dass mit der Medizinerin mit palästinensischen Wurzeln in der Wissenschaftsredaktion anfangen will und an sich der Konflikt jetzt ein größeres Spannungsfeld berührt, sind wir auch im Austausch darüber, ob man nicht genau das auch journalistisch beleuchten sollte. Dann ganz außerhalb des Wissenschaftsformats. Sie ist doch eher der Typ, der Wissenschaft und Religion zusammenführen soll oder so. Von daher ist das doch ein Trugschluss, dass das irgendwann mal aufhören könnte oder so. Glaube ich jedenfalls. Ja, aber ne, hier ist es halt eben so, es ist eigentlich egal, was sie macht, es ist egal, wenn sie immer nur so viel rausrückt, wie gerade irgendwie geht, es ist trotzdem eine rechte Kampagne und es sind nur die Rechten, die das haben wollen und wir stehen natürlich hinterher, ne? Wir haben ein Plädoyer für sie gehalten und es ist ja nur Diversität und kulturelle Konflikte und wir haben uns ja nur missverstanden und wir müssen doch irgendwie, und das machen sie ja seit Jahren schon, ne? Also diese ganzen Geschichten, die sind ja schon ewig bekannt normalerweise, ne? Also und wir hatten ja damals auch darüber berichtet, dass diese Leute, irgendwelche Journalisten, diesen Kram ja auch schon ewig in ihren Schubladen haben und dann nur darauf warten, dass mal irgendwas passiert, um das dann rauszufischen und zu sagen, hier, ne? Und das war jetzt eben bei dieser Geschichte auch wieder so der Fall. Und ja, also sie haben es mit, und bei iSlam war es ja schon so, dass sie auch Geld bekommen haben von der Politik, ne, von Demokratie leben, Schirmherrin hier, die Ministerin für Frauen, Senioren und Jugend und diese ganzen Sachen. Und es war schon immer da alles dran und man hat diese Leute gepusht. Die sind von einer Sache zur anderen getragen worden, von Datteltätern zu hier den wie ist das andere Format, Jäger und Sammler und dann jetzt weiter zu Quarks und was sie zwischendrin noch gemacht hat, Frontal und Unterstrich und ne, diese ganzen Stationen und das wäre jetzt auch die nächste Station dann wieder gewesen und danach war es der Himmel, irgendwann eine Tagesschau-Sprecherin oder keine Ahnung wie was, ne? Weil ne, wir müssen ja, es ist ja einfach nur Diversität und es sind ja nur kulturelle Konflikte, wenn die dann irgendwie was machen, was halt gegen andere Leute dann irgendwie ist, wo wir normalerweise sofort sagen würden, gruppenfeindliche Menschenfeindlichkeit hier, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ich kriege schon gar nicht mehr durcheinander hier, so viel für Kram, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und hier, ne, wegen jedem Scheiß. Und da hat er hier mal den Halbsatz gesagt und da hat er mal den und dann hat er mal den retweetet und oh, jetzt sind die nicht mehr bürgerlich und wir dürfen dies nicht mehr und ihr wart bei der AfD und dies war hier und das ist das und das sind alles die Leute und ja, hier machen die hier einen Witz und da machen die da einen Witz und das geht nicht und das geht nicht und jenes geht nicht. Aber hier hast du die Leute, die selber halt eben sich das Kopftuch anziehen, die selber bei diesen ganzen sich Dingen da hinstellen, ihren Krempel da über Israel ablassen und das ganze Zeug. Selber, nicht irgendwelche Dritten oder so, die aber dann noch zusammenhängen mit allen möglichen anderen Leuten, die und wo man halt eben wirklich davon sprechen muss, dass die mit denen ja wohl sympathisieren müssen, weil ansonsten würden die ja nicht in irgendwelchen Gruppen da mit denen was machen und genau deren Krempe da auch erzählen. Aber da muss man jetzt auf Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen, müssen die stattfinden. Die müssen stattfinden, weil ansonsten wäre das ja keine Diversität und dann wäre das ja nicht gut und diese kulturellen Konflikte muss man einfach aushalten und da irgendwie mit klarkommen und so. Unglaublich, diese Scheiße. Ne? Und das ist überhaupt kein Thema für irgendwelche Zaps. Das ist gar kein Thema. Ne? Das ist hier nur wieder für die Schmuddelkinder von Tichys Einblick ein Thema und ja, also... Ja, dass sie mal im eigenen Haus recherchieren würden, das ist schon eine Weile her. Hm. Ein Zap. Ja, okay, bevor ich das jetzt dran nehme, mache ich hier nochmal einen anderen Spiked-Artikel. Kann Mars mal was zu erzählen, weil ich muss mal kurz weg. Ja, das ist ein Spiked-Artikel, der uns ein bisschen Hoffnung macht. Haben wir das Woke-Hochwasser erreicht? Ja, genau. Haben wir den höchsten Wasserstand von Woke sozusagen erreicht. Während des letzten Jahrzehnts ist die Welle der Woken-Agenda praktisch wie ein Tsunami über die ganze Gesellschaft geschwappt, breitet sich über die Wissenschaft, die Unternehmenswelten, das Militär aus und das Gramsci's Konzept des langen Marsch durch die Institutionen hat überwältigenden Erfolg erzielt, also hier auch die Bezugnahme auf die 68er. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass das progressive Modell des Woke-Seins an Attraktivität verlieren könnte, selbst bei einigen Liberalen. Der Großteil der öffentlichen Meinung ist nicht zugunsten der Progressiven. In den USA stellen aktivistische Progressive laut einer aktuellen Studie 8% der Wähler. Kaum halb so groß wie die Gemäßigten, kaum ein Drittel der Konservativen. 8%. 8% sind für Woken Unsinn. Und jetzt überlegen wir uns mal, an wie vielen Stellen der Gesellschaft das aufpoppt und an wie vielen Stellen der Gesellschaft. Also ich bin langsam der Meinung, ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass es außer den Aktivisten und den Medienleuten nicht mehr viele gibt, die diesen Unsinn wirklich vertreten. Noch ein paar Mitläufer und ein paar Leute, die gerne Brownie-Punkte sammeln, aber wenn das wirklich stimmt, dass gerade mal in den USA gerade mal 8%, dann würde ich gerne mal eine Umfrage in Deutschland sehen. Dann kommt ja der Übergang bei den Medien zustande, haben die das gezielt versucht einzunehmen oder was? Nee, du musst studiert haben, um bei den Medien zu arbeiten. Ja, okay. Meinst du so ein Gymnasiastik-Klientel oder das so? Ist das ist der Marsch durch die Institutionen. Mhm. Wenn du überall an den Schaltstellen die sitzen hast, die Leute auf dem Weg zum Erwachsenwerden formen, hast du später deine Klone sitzen an den richtigen Stellen. Die Skypes derjenigen, die von den Woken angegriffen wurden, sind über die Landschaft verstreut. Da sind die Absagen von ideologisch inakzeptablen Rednern, die Streichung von Büchern und die zunehmend selektivere Medienberichterstattung, die insbesondere bei den Wahlen 2020 und ihren Folgen sichtbar wird. Doch gerade die Vehemenz der Progressiven, ihr Mangel an Humor oder Anmut, kann sich als ihr Verderben erweisen. Ist ein sehr optimistischer Artikel, wie gesagt. Hm. Eine kürzlich durchgeführte Rasmussen-Umfrage ergab, dass 58% der wahrscheinlichen Wähler zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Medien der Feind des Volkes sind, einschließlich 34%, die sicher dieser Meinung sind. Also diese Gegenoffensive der Medien, also dieses, wir schreiben alle, wir schreiben dann äquivalent zu den Nazis bei uns alle Leute, die uns kritisieren als Trumpisten oder so weg, das funktioniert halt nicht mehr. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich was, was Hoffnung machen sollte. Ja, damit geht es eine ganze Zeit lang um Biden und die liberale Einwanderungspolitik und dass auch das halt in der Bevölkerung in Amerika ihm keine Freunde macht und auch dann halt dieses Double Down, was die Woken dann natürlich machen, no borders, no nations, alle sind willkommen, keiner darf abgewiesen werden, tut sein Übriges. Es wird erwähnt, dass es diesen offenen Brief im Harper's Magazine gab und dass da nicht nur rechte Leute unterschrieben haben, dass die Meinungsfreiheit und die Denkfreiheit in Gefahr sind, wenn wir diese Woken-Muster weiter so konsequent verfolgen. Also der Widerstand, zumindest hier, ich meine klar, das ist Spike. Spike ist schon immer eher ein wirklich liberales Magazin im Gegensatz zu vielen anderen. Ja. Einige Unternehmen wie Coca-Cola beginnen möglicherweise die progressive Agenda zu überdenken, was zu einer Gegenreaktion bei Verbrauchern und lokalen Politikern geführt hat. Coca-Cola und Wall Street-Firmen wie BlackRock mögen große Unterstützer der Begeisterung für sogenannte ethische Investments sein, aber sie sind auch fest entschlossen, Geld zu verdienen, auch durch Geschäfte in China. Microsoft und andere Firmen helfen beim Aufbau des chinesischen Überwachungsstaats, während andere wie Kodak Bilder von Vorgängen in Xinjiang aufnehmen, um den Mandarinen zu gefallen. Unternehmen wie Apple strahlen Progressivität aus, aber sie widersetzen sich den Bemühungen, Uiguren, Konzentrationslager oder die Repressionen in Hongkong anzuprangern und würden wahrscheinlich während einer Invasion in Taiwan tatenlos zusehen. Heuchelei im großen Stil ist nichts Neues, aber die Dreistigkeit von all dem könnte beginnen, die Woke-Flut bei den Unternehmen zu zermürben. Dies soll nicht heißen, dass uns die mürrisch-radikalen Randgruppen angesichts ihres übergroßen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Einflusses in naher Zukunft in Ruhe lassen werden. Aber zumindest werden ihre Behauptungen auch unter Liberalen nicht mehr unwidersprochen bleiben. Wenn wir Glück haben, wird ihre freudlose Herrschaft zur großen Erleichterung der meisten von uns vielleicht nie ganz vollendet werden. Ja, der Versuch, sich komplett abzuschotten, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ne? Das hat nicht so richtig geklappt. Also müssen sich jetzt also doch zu den ganzen Diskursen stellen und so. Ja, das finde ich schon als Erfolg etwas. Ist ein bisschen halt wie des Kaisers neue Kleider. Ne? Im Endeffekt haben diese Leute nur die Medien an. Und nichts Vernünftiges. Mhm. Ja, das hier ist, ach du Scheiße, ein Beitrag auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Wissenschaftsfreiheit. Schöne Überschrift. Der Artikel sagt nämlich genau das Gegenteil davon aus, weg von einer Wissenschaftsfreiheit hin zur Herrschaft der kritischen Theorie. Ja, also es wird hier gejammert, dass Objektivität in der Wissenschaft noch viel zu weit vorne steht, weil Objektivität sowieso nicht erreicht werden kann und nach Foucault und nach Nietzsche und dieses und das. Man möchte lieber strong Objectivity, bessere Objektivität. Bessere Objektivität, strong Objectivity, nach Harding 1993, beruht also darauf, die Diversität der Erfahrungen von unterdrückten Menschen systematisch in die Wissenschaft mit einzubeziehen. Damit diese Privilegierung von minoritärem Wissen nicht zu einer falschen Verabsolutierung durch positionalen Fundamentalismus führt, ist entsprechend der Konzepte des situierten Wissens und der Strong Objectivity nicht nur die Pluralisierung der Wissensproduktion entscheidend, sondern auch die ständische kritische Reflexion der Konstruktionsprozesse dieser situierten Wissen. Es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen Perspektive und Standpunkt. Es geht nicht um unmittelbar gegebene Perspektiven, sondern um die Erarbeitung eines Standpunkts unter Rückgriff auf sozialwissenschaftliche Forschung. Diese Objektivität der ständigen kritischen Reflexion, der Standpunkt ist das Gegenteil des Essentialismus, der heute oft mit der Identitätspolitik assoziiert wird. Das Standpunktwissen erreicht also eine höhere Rationalität und stärkere Objektivität als konventionelle Forschung bei der Analyse unterdrückender Sozialstrukturen, weil es seine Situiertheit laufend reflektiert. Die genannten Theorien zeigen, dass der akademische Diskurs nicht politisch neutral sein kann, sondern in seiner Gesamtheit ein Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen Machtstrukturen und politischen Hegemonien ist. Das ist ein ernsthaftes Problem für die wissenschaftliche Freiheit und der zu erreichenden Objektivität. Also überall muss kritische Theorie rein, überall muss ständig überprüft werden, überall müssen ständig die Positionen von marginalisierten Menschen mitgedacht werden. Und das kommt man da überhaupt noch zur Wissenschaft, ist meine Frage. Das ist dann so ein falscher Bias, wie sagen Sie, dass dann immer falscher Gleichstand oder so entsteht zwischen den Meinungen der wissenschaftlichen. Ja, das ist ja, das egal, ist ja, ja so ein bisschen das, was da gesagt wird in dem Absatz, dass man halt das nicht, dass man da halt eine Abwägung treffen muss zwischen diesem situativen Wissen und dem Minoritätenwissen, so habe ich es zumindest verstanden. Aber auch, dass man alles so ungefähr gleichermaßen zu Wort kommen lassen soll, so habe ich das verstanden. Und das ist ja jetzt schon mal nicht so. Ne? Das ist zumindest wird dagegen argumentiert, dass eben die seltenere Meinung sozusagen auch nur weniger zu Wort kommen soll oder so. Was ich eh auch komisch finde. Ja, und das mit der Objektivität ist schlecht, denn Foucaults Machttheorie, Standpunkttheorien und die aktuellen Debatten zur sozialen Epistemologie zeigen, dass ein traditionelles Verständnis von Objektivität genau zum Gegenteil von einer realistischen und plausiblen Analyse des Sozialen führt, zu einer partikularen Perspektive cis-hetero-männlich und weißer Perspektive auf die Gesellschaft. Das bedeutet, dass wissenschaftliche Neutralitätsansprüche niemals neutral sind, sondern ihren partikularen Standpunkt verschleiern. Sowohl die radikale Demokratie als auch die Standpunkttheorie stimmen darin überein, dass die Objektivität, wenn sie als Gegenteil von Politik konzeptualisiert wird, zu einer partikularen Perspektive der Hegemonie führt, die ihre Partikularität dadurch verbirgt, dass sie als Universalität präsentiert. Also die Wissenschaft tut einfach nur so, als wäre sie neutral, um ihre Macht zu sichern. Und das... Ja, und da brauchst du halt die systematische Zuführung von Minoritätenwissen. Mhm. Ja, ich meine, das Wissen bei den Geisteswissenschaften ist ja eh so eine Sache, ne? Das Wissen ja auch in vielen Unterdrückungen und so weiter. Ja, die man aber eben auch anders sehen kann. Der Streit um Wissenschaftsfreiheit nimmt weist die Form eines Angriffs auf die kritische Forschung, insbesondere zu Gender, Postkolonialismus und Queerness an. Dabei wird die Kritik an der Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit auf der ersten Ebene genutzt, um die Wissenschaftsfreiheit über die dritte staatliche Ebene einzuschränken. Hier liegt die gravierende Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit. Meine große Befürchtung ist, dass solche staatlichen Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit durch die Politik des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit auch in Deutschland befeuert werden könnten. Ja, zu viel Objektivität ist nicht gut für euch Kinder. Nehmt zwischendrin auch ein bisschen Marx. Achso, das war auch meins. Ich hatte das Bild überhaupt nicht vor Augen. Ja, guckt mal da rechts. Also nicht links die große Nase, sondern rechts die Nase. Willkommen zu den Nachrichten. So heißt ja die Kolumne von dem Mohammed Amjahid. Heißt sie noch so? Ah ja, stimmt, so heißt sie. Nachrichten. Die Nachrichten. Und was hetzt der Herr jetzt mal wieder? Ihr habt doch sicher diese Woche mitgekriegt, was auf Twitter mit Nazi-Erika los war, oder? Hashtag Nazi-Erika. Habt ihr nicht gesehen? Nee? Da geht es um die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach. Und hier geht es darum, dass die Frau ja so jetzt inzwischen praktisch offen AfD-PR betreibt, dass die Frau ja sich auch für diese Desiderius-Erasmus-Stiftung positioniert, wo es ja im Moment eine Diskussion gibt, soll die AfD-Stiftung wie alle anderen Stiftungen auch gefördert werden? Wir haben eine Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber wir können uns keinen Desiderius Erasmus leisten. soll man irgendeiner Partei halt überhaupt das Geld für eine Stiftung verweigern können aus ideologischen Gründen? Das ist eine ganz andere Diskussion. Mohammed ist natürlich dafür. Ja, man muss ja wissen, die Erika Steinbach, die war ja auch lange Zeit Vorsitzende von dem, von dem Vertriebenen, von den ehemaligen Ostgebieten, die wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg verloren haben. Ne? Allein deswegen ist sie ganz schlimm. Aber jetzt ist ja aufgrund von was auch immer offen bekennende Nazi, ne? Also die Wortwahl von dem ist hier wirklich schlimm. Ne? Die ehemalige CDU-Politikerin ist bereits mit romantisierenden Aussagen zu den Verbrechen des Nationalsozialismus, mit völkischen Ansichten und einem grundsätzlich rassistischen und antisemitischen Weltbild aufgefallen. Das ist schon hart. Und zwar wie? Steini ist also wie geschaffen für die AfD. Aus der Steinzeit stammt auch Desiderius Erasmus von Rotterdam. Okay, er lebte im Mittelalter, aber das macht den Witz jetzt nicht schlechter. Nee, schlechter macht's den nicht, Mohammed. Aber erstens war das kein Witz und zweitens macht's ihn auch nicht besser. Ja, der gute Desiderius Erasmus, der Schutzpatron aller reisenden Studenten ist. Wir erinnern uns, da gibt es so dieses Erasmus-Semester und Erasmus-Auslands. Genau, der Schutzpatron der besoffenen Studenten. Ja. Also der alte Nazi. Desiderius Erasmus ist ein niederländischer Theologe, der mit antijüdischen Gedanken in die Archive eingegangen ist. Ja, Mohammed, zeig mir bitte einen mittelalterlichen Kirchengelehrten, der keine antisemitischen Ideen hatte. Aber was Geschichte ist, kriegst du im nächsten Schuljahr. Mach erstmal deine, mal mit Wachsmalstiften deine Buchstaben. Das klingt so ein bisschen nach Abendland. Das ist im Grunde Camouflage. Cleverer Schachzug. Adolf Hitler Stiftung geht ja noch nicht, wenn man 70 Millionen Euro kassieren will. Und das, obwohl Hitler Stiftung ironiefrei programmatisch besser passen würde. Denn die AfD Stiftung ist von Rechtsextremen durchsetzt und wird somit noch mehr völkisches Gedankengut unter das deutsche Volk bringen. Über ein Stipendienprogramm, politische Bildung und das Abzweigen von Steuergeldern für gewaltbereite White Supremacy wird sie in Deutschland wieder straight in die Vergangenheit, wird sie Deutschland straight in die Vergangenheit befördern. Okay, also die kriegen noch gar kein Geld, aber sie zweigen schon Steuergelder für die gewaltbereite White Supremacy ab. Wo hört eigentlich eine Kolumne auf und wo hören Vorwürfe, wo fangen Vorwürfe an, die man dann auch rechtlich belangen kann? Ja, entscheidend. Ja, was später kommt, finde ich noch schlimmer, aber bitte, mach weiter. Es gebraucht ein gemeinsames Sit-in dieser politischen Stiftung vor dem Bundestag, dem Bundeskanzlerinnenamt, dem Auswärtigen Amt, dem Justiz- und Bildungsministerium, den Staatskanzleien, an den Bundesländern, den nahestehenden Parteizentralen, an allen Orten, also wo das geltende Recht so angepasst werden könnte, dass Nazi-Erika von der Hitler-Stiftung keinen Cent für ihr völkisches, rassistisches, menschenfeindliches, kackbraunes Projekt bekommt. Solange die entsprechenden Gesetze nicht angepasst werden, sollten die anderen Stiftungen gemeinsam in den Dauerstreik. Nun gut, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, oder? Ich weiß, also Nazi-Erika. Das hat eine Grenze irgendwie, würde ich sagen. Nazi-Erika von der Hitler-Stiftung? Nazi-Erika von der Hitler-Stiftung, glaube ich, ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist schon ziemlich hart so. Ich frage mich auch, warum die Taz das durchgehen lässt. Im Gegensatz zu dem Herrn Ippen, der vielleicht ein bisschen zu viel gefühlt für die Presseregeln hat, scheint die Taz gar keine zu haben. Ganz ehrlich, das hier ist der Auswurf eines aufgeregten 14-jährigen Schülerzeitungsredakteurs, dieser Artikel. Und der ist einfach einer deutschen Tageszeitung nicht würdig, sondern wie gesagt, das kann in die Schülerzeitung. Ja. Und ein Streik der politischen Stiftung, Mohammed, seien wir mal ehrlich, wer würde den überhaupt bemerken? Keiner. Tschüss, Mohammed. Tja, lustig fand ich direkt unter dem Artikel auch kein Cent für kackbraunes Konzept und dann direkt 31.000 Mal Danke und eine Bitte, einmal zahlen für Taz. Ja. Kein Geld für euer feuerrotes Konzept. Nicht demonetarisiert. Ja, wir hatten ja heute schon häufiger das Thema irgendwelche Aktivisten, die hofiert werden von Medien und so weiter und so fort. Und ich habe mich ja gerade beschwert über Zapp und dass sie das da nicht schaffen, in ihrem eigenen Haus mal vernünftig zu kehren, sondern da immer nur auf die anderen zeigen können und was die wohl vorhaben und so weiter und so fort. Hier hat die BBC eine mehrteilige Recherchereihe gemacht über Stonewall und deren Einfluss auf Politik und Medien. Stonewall ist in Großbritannien so die einflussreichste Lobbygruppe für LGBT plus QI Dingsbums Kram. Und in letzter Zeit hat eben vor allem in Fixierung auf das Trans-Thema aufgefallen, wo die da halt ganz viel für pushen. Und diese BBC-Redakteure haben sich hier eben die Mühe gemacht mit allen möglichen Akteuren, auch von diesem Pink News Magazin, was wahrscheinlich so eine Art, bei uns gibt es ja auch quer.de und so, sowas ähnliches, das wahrscheinlich war halt eben für England. Und die haben halt eine mehrteilige Recherche daraus gemacht und hier bei Spiked wird im Endeffekt nur das zusammengefasst, was sie da alles so gemacht haben und absolut vernünftig und gut und wichtig. Und das würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen, dass man sich irgendwelche AA-Stiftungen, irgendwelche Medienmacher vielleicht auch mal von innerhalb diesen Institutionen anguckt, wo die ja immer ihren Krempel da reinbringen und wo das alles einfach so weiterverteilt wird. Das vergeht ja eigentlich kaum einen Tag, ohne dass von denen irgendwer sich da irgendwo einlassen darf zu irgendwelchen Themen. Und das sind einfach nur Experten und die Experten, die wir gefragt haben und Zivilgesellschaft und super und toll und so. Und der ganze Bullshit, der da so hinten dran hängt, also die konfrontieren hier halt die Leute dann teilweise mit deren Thesen und so und die können halt nichts zu sagen, weil sie es dann endlich mal hören, halt einfach so in einem vernünftigen Kontext halt. Und also in dieser BBC-Dokumentation und die haben da nichts zu sagen. Das ist Radio-Feature wohlgemerkt, also nicht fürs Fernsehen. Aber kann man sich bestimmt auch irgendwo anhören. Und wir haben eine wichtige Geschichte eigentlich. Und wo wir gerade bei Dokumentationen und solchen Dingen sind, dieser Herr hier, Herr Porter, ist ein Engländer, der in Berlin wohnt. Und jetzt kommt unsere 2G-Regel hier wieder rein. Ich habe das erste Mal von diesem Herrn Porter gehört, weil er in so einem Podcast war, wo es um dieses Incel-Thema ging, auch im englischsprachigen Podcast. Und da hat er halt eben behauptet, dass Männerrechtler, die würde es eigentlich nicht mehr geben, weil die sind ja jetzt alle Incels. Wo ich mir auch so dachte, okay, du bist irgend so ein Typ aus Berlin, beziehungsweise aus England, aber wohnst in Berlin und bist irgendwie der Meinung, dass ja die Leute, die irgendwie wollen, dass hier die Vaterschaft irgendwie gleich vernünftige Regelungen, dass man seine Kinder sehen darf und solche, das sind alles Incels oder was? Das sind jetzt alles Incels, die gibt's alle nicht mehr, oder wie? Ja, und da habe ich mir schon gedacht, okay, und jetzt ist der wieder aufgetreten, nämlich mit diesem, was man da oben in seinem Header schon irgendwie sieht. Und darüber schreibt er hier mein Freund sowieso hat ein Stück über meine neue Dokumentation geschrieben. Und er sagt, meine neutrale GamerGate-Dokumentation. Und diese neutrale GamerGate-Dokumentation, die könnt ihr euch auf jeden Fall bei YouTube angucken. Das ist dieses hier. Geht eine Stunde 46 und ist im Prinzip ein Zusammenschnitt von Comedy-Auftritten. Erstmal von RandomerCam, dem YouTuber, der damals mit den Honey Badgers auch immer diese Animationen gemacht hat. Diese Animationen sieht man hier in diesem Kram halt eben auch. Und später dann so im zweiten Teil kommt dann da immer mehr Sargon mit rein, weil das sind halt eben die zwei Protagonisten sozusagen. Und er stellt das dann hier natürlich so dar, Und ich verstehe schon irgendwie, warum man das rückblickend so sehen könnte. Also es gibt halt irgendwelche Ausschnitte von den Videos von denen. Und wenn man jetzt halt nicht weiß, diese ganzen Sachen mit dieser Big Red und diesen ganzen Feministen und wie die halt teilweise da wirklich abgegangen sind, was die halt für hanebüchende Behauptungen aufgestellt haben über die Gesellschaft und solche Dinge, dann versteht man natürlich auch nicht, was bei diesen Sachen da halt aufs Korn genommen wird. Ne? Also nur so für sich gesehen klingen diese Auftritte dann teilweise schon wie Frauenhass. Kann ich verstehen. Und so wird das ja hier halt eben auch dargestellt. Und also der Gipfel, fand ich halt eben, war so ein Ding, so ein Video von dem Randomer Cam, wo es um diesen Angry Aussie geht. Und das war ja so einer, der die ganze Zeit immer nur wirklich nur rumgebrüllt hat und irgendwie, ja, Männerrechtler sind irgendwie die Schlimmsten auf dem Planeten und Abschaum und Dreck und hier und da und so hat, ne? Und da hat der Randomer Cam eine Antwort drauf gemacht. Und von dieser Antwort hat er sich halt dann irgendwie zwei, drei Aussagen hier genommen. Und von diesem Angry Aussie hat er sich auch zwei, drei Aussagen genommen, die aber nicht so verrückt klangen. Und da hat er es dann hier so hingedreht, so als ob der Randomer Cam der Verrückte wäre. Und das ist halt wirklich so dieses Ding bei dieser Dokumentation. Wenn du das jetzt irgendjemandem zeigen würdest, würde das sicherlich alles Sinn für den machen, so wie das hier dargestellt werden soll, dieses Bild, was hier erzeugt werden soll. Ich habe ja auch mal dieses Standbild hier genommen von diesem berühmten Anita Sarkeesian-Videospiel, was ja damals einer gemacht hat, eigentlich um, weil es ja auch so ein Beat Jack Thompson-Videospiel gab, ne, diesen Konservativen, der irgendwelchen Bullshit über Computerspiele geschrieben hat, um da halt eben Gerechtigkeit herzustellen, so nach dem Motto. Aber das wurde natürlich von allen möglichen Leuten hier, wie auch in diesem ABC News, was er hier abspielt, gezeigt wurde, natürlich so dargestellt, als ob das jetzt nur den Frauen passiert. Ne? Und als ob die ja nur aus Frauenhass jetzt böse, sauer auf die Anita waren. Lauter Anita-Ausschnitte sind hier auch drin, mit lauter hanebüchenden Behauptungen von der. Aber ja, und bei einem Randomer Cam, da macht er sich dann auch immer schön die Mühe und zeigt immer an, irgendwie so von welchen, aus welcher Zeit dann diese Einblendungen stammen, also mit Datum und so. Und diese Sargon-Einblendung, die er dann hat, da macht er das nicht. Und ich weiß auch ganz genau warum, weil das merkt man nämlich an dem Stil von den Videos von Sargon, dass das alles seine allerersten Videos sind. Also die, wo er halt noch ohne Gesicht irgendwie da war und halt auch noch sein Mikrofon, ein scheiß Mikrofon irgendwie war. Nur so ein Headset oder so und wo er halt noch krawallmäßiger unterwegs war und halt auch ständig irgendwie gesagt hat, so, ja, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe oder solche Sachen halt eben, ne? Und das wird hier natürlich dann auch wieder so, dass sie hier halt auch wieder hinhalten, um halt zu sagen, so, ja, das sind alles irgendwie Leute, die hassen halt Frauen und deswegen, also die haben eigentlich überhaupt nichts zu sagen, die hassen halt Frauen, so, das ist das Ding. Und dann gab es irgendwie Gamergate und das war auch Frauenhass und das ist halt alles Frauenhass halt. Ne? Ja, das ist diese Gamergate-Dokumentation. Und später kommt natürlich beim Sargon dann auch noch White Supremacy-Zeug irgendwie dazu, wo er dann da irgendwie einen in seinem Publikum sitzen hat, der irgendwie so eine Frage gestellt hat und der wahrscheinlich dann auch irgendwie so einer da irgendwie ist von der Sorte. Und das soll natürlich dann auch irgendwas beweisen. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Sachen, die halt im Nachhinein halt auch, ja klar, wenn man das alles so rausschneidet, dann klingt es halt irgendwie alles verkehrt. Das kann ich verstehen so. Ne? Wenn das hier so gezeigt wird, kann ich alles nachvollziehen. Aber der ganze Kontext von damals, der fällt ja halt komplett raus. Ne? Der fällt komplett raus und dieses ganze Zeug mit Kekistan und was weiß ich nicht was, was man da irgendwie mal mit meinte oder so, warum man das gemacht hat, keine Ahnung, das findet alles nicht statt. Es ist halt alles so, ja, guck dir mal diese Aussage an und ja, oh, der Randomer Cam hat ein Lied geschrieben, irgendwas mit Vergewaltigung, bla bla. Ne? Und das ist dann halt so die Herleitung halt. Und ja. Andere Meinungen, Ansichten, Fragen zu dem Thema? Es wird sich nur die Frage gestellt, was soll einem dieses Bild sagen? Ja, das ist halt dieses Spiel, ne, was es damals gab, wo sie sich bei ABC da halt draufgestürzt haben und viele andere ja auch, um irgendwie zu belegen, dass es ja diesen Frauenhass gibt, der sich da angeblich Bahn schlägt, weil die Leute halt dieses Spiel, weil ein Typ halt so ein Spiel gemacht hat, wo man die Anita verprügeln kann, virtuell. Und der Typ ist ja bekannt und der hat dieses Spiel ja aus eigener Angabe gemacht, weil es ja auch so ein Spiel über Jack Thompson halt eben gab. Das hat er selber gemeint. um Gerechtigkeit herzustellen, Geschlechtergerechtigkeit. Da ist es aber zu viel Kontext. Ja, eben. Und dass man, dass da ja, ja, du zeigst halt dieses Bild und du sagst Frauenhass und jeder, der jetzt das nicht weiß, der sagt sich natürlich auch, ja, sehe ich ja da, ne? Muss ja. Dieses ja Frau, ist ja Frauenhass, ist ja klar. Also, das ist ja bei diesem ganzen Kram, ne? So ist auch halt auch diese Dokumentation, Anführungsstrichen, da irgendwie, ne? Und keine Ahnung. Und soweit ich das weiß, ist das auch der Typ, der diesen Kackfilm gemacht hat. Könnt ihr euch da noch erinnern? Da hat man, glaube ich, irgendwann mal die Ankündigung dafür, ob der jemals irgendwo gelaufen ist, weiß ich nicht, aber eine IMDb-Seite gab es dafür auf jeden Fall. Ganz merkwürdiger Typ, dieser Porter. Und ich frage mich auch, für welchen Think Tank oder für welche Geschichte der da irgendwie arbeitet in Berlin, dass er irgendwie Zeit hat, um irgendwelche stundenlangen Dokumentationen zusammenzuschneiden. Center for Intersectional Justice? Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Das ist einfach nur so, was ich, vielleicht hat er auch einfach keine Freizeit oder kein Hobby oder weiß ich nicht was. Also kein anderes Hobby, kann natürlich sein. Sehenswertes Ding, meinst du? Die Doku? English Teacher, Translator, Proofreader. Okay. Ja. Ich finde den Random Occam ja immer gut. Ja, ich habe eigentlich auch nicht so richtig gegen ihn gehabt. Also klar, der Typ ist natürlich, ja, wie gesagt, ne, das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit sage. Wenn du diese Sachen halt einfach nur so vorspielst, ohne halt eben zu sagen, was jetzt genau das Ding ist, was da jetzt halt, also worauf diese Satire sich da jetzt überhaupt bezieht, ne? Und was da jetzt überhaupt der Punkt von der ganzen Sache ist, weil diese ganzen Dinge, die sind ja alle nicht entstanden, weil die sich da irgendwie hingestellt haben und sie gesagt haben, Frauen, Frauen, Frauen, wir hassen Frauen. So wird es natürlich hier dargestellt. Aber ja, mit diesen ganzen Dingen, die dann irgendwelche Big Reds hier halt, ne, oder diese Leute halt irgendwie mal behauptet haben, die da halt sehr, sehr nah dran sind, wenn nicht sogar noch schlimmer sind als diese Geschichten. Was angeblich stutzig wird, ne, weil so komisch ist. Frauenfeindlich diese Gesellschaft halt eben ist, ja, ne, und solche Sachen. Aber es wird hier halt eben so dargestellt, ne, das sind halt die Frauenhasser und so und deswegen, aber das ist eine neutrale Dokumentation, ne. Also, das bestätigt so leicht das Vorbild und dann neutral. Das mit, ne. Ja, ja, das Vorurteil natürlich. Wird da bestätigt, sondern nimmt man das mit als Meinung. Ne? Ja. Ich meine, es ist aber dem Reichelt so ähnlich. Die Story ist schon ein bisschen größer, als dass es nur da um irgendwelche Sexgeschichten ging, aber im Prinzip bleibt im öffentlichen Diskurs, in der Meta-Geschichte sozusagen, bleibt nur ja, irgendwelcher Machtmissbrauch und sexuell hängen. Achso, in Spanien haben sie einen Literaturpreis vergeben, der höchst dotierte Literaturpreis der Welt wohl. Und der ging an diese drei Herren, die sich seit Jahren schon über mehrere Bücher für eine Frau ausgeben, als Carmen Mola. Also jetzt zum ersten Mal wohl einen Preis gekriegt. Und das sind irgendwelche Geschichten, die geschändete Frauen, die von geschändeten Frauen erzählt werden und die aber auch irgendwie eine richtig tiefe Brutalität irgendwie dann zeigen oder beschreiben. Ja, wie gesagt, wurden jetzt ausgezeichnet für ein neues Manuskript oder so und haben sich dann jetzt geoutet. Die Autorin des Artikels ist ein bisschen angepisst offensichtlich davon. Ja, was zeigt uns das, ne? Zeigt uns das, dass man als Mann einfach so öffentlich mehr erfolgreich sein kann oder schon gar nicht mit solchen Themen oder zeigt das vielleicht, dass die Frauen da gehypt werden, die, egal was sie so schreiben oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich finde es aber schon, dass es irgendwie auch Bände spricht, obwohl ich nicht genau weiß, was drin steht, ehrlich gesagt. In dem Artikel jetzt, oder wie? Nein, in den Bänden, die das so spricht, meine ich. Okay. Ja, also um es nochmal runterzubrechen. Schwierig einzuordnen. Die wollten der Autorin einen Preis geben und es hat sich herausgestellt, die Autorin sind drei Typen. Ganz genau. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Tja, und das würde natürlich dem Spirit widersprechen, weil kein Mann jemals für eine Frau sprechen könnte. Und ja, Astrid, jetzt wird erwachsen. Endlich. Oh, fuck you. Nämlich das sarmatische Dorf ist fest in matriarchalischen Händen und die Rollenverteilung ist klar. Die Frauen, sie heißen Kalaschnikova oder Casanova, kämpfen. Die Männer kümmern sich um den Haushalt und tragen Namen wie Terrine oder Honigbiene. Das ist ziemlich komisch, sagt der Autor von diesem Artikel. Asterix im Schatten der Amazonen. Der zweite Clou dieser neuen Umgebung: Asterix und Obelix können sich nur mit Mühe als Krieger durchsetzen und spielen letztlich eher Nebenrollen. Willkommen im Hier und Heute. Hey. Endlich dekonstruiert. Ja, so, dass die Hauptfiguren keine Rolle mehr spielen. Das ist ein bisschen wie bei James Bond. Ja, das ist 0815 heute. Das ist diese Scheiße, abgesehen die wir immer durchziehen davon müssen. Ja, irgendjemand, der grundlos vorbeikommt und sich dann aufgrund seines Geschlechts oder sowas reindrückt, das ist dann wie an der Uni. Ja, aber ich meine, Obelix ist immer noch als Kind in den Zaubertrank gefallen. Was wollen 100 dramatische Amazonen Obelix entgegensetzen? Aber die sind Frauen. Das ja, und? Zaubertränke sind nur ein soziales Konstrukt, ja. Ja, dann werde ich ihn wohl eher mal durchblättern, als ihn zu kaufen. Also ich habe Positives über den neuen Asterix und den Greifen gehört. Okay. Das aber jetzt sind ja beide Autoren tot und das waren wohl das auch die letzten Asterix Manuskripte. Und das ist Bitte? Asterix und der Greif. Das war ja, keine Asterix Manuskripte. Das ist nicht von denen. Das ist von neuen Heinis, die jetzt dekonstruieren. Ja. Abwarten, da muss man auch erstmal das Ding lesen, weil eine Kritik, ich lese es mir auch eine noch Kritik durch. Kann halt auch versuchen, sich an allem festzuhalten. Stand aber in dem Artikel so drin eigentlich. Ja, der Artikel, wie gesagt, das ist, ist jemand, der das interpretiert. Ich schaue mir den Comic lieber erstmal selber an und dann mache ich mir den Kopf. Alles Die klar. Deutsche Sprachwelt. Ist in Ordnung. Deutsche Sprachwelt, genau. Audiana-Innen im Gespräch mit der Welt. Zeigt Audis Diversitätsbeauftragte unfreiwillig, wie praktisch das generische Maskulinum ist, weil sie nämlich sagt, in der schriftlichen externen Kommunikation mit Kunden und Partnern gendern wir konsequent. Es kann sein, dass mal eine Formulierung durchrutscht, aber das ist eher die Ausnahme. Wir arbeiten außerdem daran, bei Kundenregistrierungen ausschließlich auf Vor- und Nachnamen umzustellen, statt wie bislang mit der Anrede Herr und Frau. Auch intern wollen wir bei IT-Anwendungen geschlechterspezifische Angaben möglichst vermeiden. Deswegen passen wir Benutzer, Oberflächen und Masken entsprechend schrittweise an. Viele Mitarbeitende, da haben sie es gemacht, haben wir zum Umgang mit gendersensibler Sprache bereits geschult. Ja, voll konsequent, ne? Ich würde sagen, hört auf mit dem Scheiß. Es geht vielleicht einfach nicht jeder hin oder so, ne? Das wird das Problem. Da immer bei jedem Wort auch dran zu denken und so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab ja vom Familienministerium so ein Gutachten, das sie machen wollten, darüber, wie das ist, wenn Eltern sich trennen und gemeinsame Kinder getrennt erziehen. Und dann haben sie da was rausgefunden, beziehungsweise haben sie das Gutachten erstellt und haben sie irgendwelche Daten erhoben und so weiter und das Ganze in eine Schublade verschwinden lassen. Dann sind dann auch noch negative Dinge passiert, wie dass der Gutachtenleiter da, dieser Studienleiter, dass er dann verstorben ist und dann jemand anders eingesetzt werden musste und so weiter. Auf jeden Fall wollten sie auch mit den Ergebnissen nicht richtig rausrücken. Ich habe den Artikel jetzt leider nur anlesen können. Es ist aber auf jeden Fall so, dass da wohl einiges an, wie soll man sagen, an Details gibt, die im Argen liegen, wo man was ändern könnte, wo es zumindest Gesprächsbedarf gibt. Und ja, was es dann im Detail macht, ob da jetzt das Wechselmodell empfohlen wird oder so, oder ob das als gut bezeichnet wird, dann muss ich nochmal reinlesen. Weiß ich jetzt aus dem Stand nicht. Gehe ich aber zumindest auch von aus. Weil das ja ist das, was die Lobby nicht möchte. Ne? Die da sitzen, sind ja eher dagegen zurzeit, dass da solche Veränderungen passieren. Und da werden dann eben alte Argumente runtergeleiert, wie das da irgendwie dieses viele hin und her den Kindern schaden würde etc. Ja, wie gesagt, auf die Studie selber gehe ich, glaube ich, nochmal ein nächste Woche. Das hier ist ein kurzer Ausschnitt darüber, ja, dass es ein Professor für Erziehungswissenschaften in Berkeley, und er erklärt uns jetzt, dass weiße Menschen nicht weiß geboren sind. Das ist zur Ausnahme mal ein englischer Ausschnitt, aber ich denke, eine Minute können wir uns leisten. Finally, that whites learn to be white. That suggestion by Tandika is that whites are not born white. They have to become white. And her suggestion is that white children who were not white originally, they were born human. Little by little, they have to be abused into becoming white humans. And this abuse is sometimes physical, right? Of being physically disciplined into whiteness, such as being bullied into whiteness. That's a phrase I like to use, whiteness as bully. But also, it's psychological and cultural. And it becomes with caretakers and guardians, not the least of which, the more important caretakers and guardians are, of course, the white family, parents, etc. But it extends to the white nationhood as a caretaker, the white social system, the white social welfare, the white governance system. They also discipline and abuse white humans into whiteness. That is a very provocative statement. I would totally recommend reading that book. Finally, that we that whites learn to be. Also er empfiehlt seinen Studenten ein Buch zu lesen, in dem das Konzept aufgestellt wird, dass weiße Menschen nicht als weiße Menschen geboren werden, sondern sie werden praktisch als Menschen geboren und dann von ihren Eltern, dem System, den Erziehern und Aufpassern praktisch teilweise auch mit Schlägen dazu gebracht, ihre Weisheit zu akzeptieren und ein Teil der privilegierten weißen Gesellschaft zu werden. Ja, aber dann hat er daraus geschlossen, dass irgendwie der Staat weiß ist und das Sozialsystem weiß ist und so weiter. Und das unterstützt. Und das finde ich ein bisschen, da fehlt auch die Beschreibung. Also wenn er jetzt sagen würde, es führen nur Vorfälle von Weißen dazu, dass sich das Sozialsystem verbessert oder so. Nur Probleme von Weißen dafür, dass, ne? Das ist aber nicht der Fall, würde ich sagen. Also da gibt es irgendwie, fehlt mir doch noch mal ein Nachweis für so eine Behauptung mindestens. Ich finde es trotzdem traurig, dass jemand seinen Studenten empfiehlt, so ein Buch zu lesen, in dem solche offensichtlich völlig irrsinnigen Theorien aufgestellt werden. Ja. Das ist immer gleich beim nächsten. Warum erst den Studenten, warum nicht direkt von den Schülern? Hm? So wie hier. Ja, Kinder in England, und zwar in der St. Dunstan's School, wo die Schulbeiträge bei 18.000 Pfund im Jahr liegen. 18.000 Pfund, damit dein Kind zur Schule gehen kann. Und die haben jetzt am Beispiel von James Bond angefangen, ihren Schülern beizubringen, was weißes Privileg ist. Dieser Kurs ist eingeführt worden wegen der erhöhten Aufmerksamkeit für Ungleichheit nach Hautfarbe, die durch das Black Lives Matter Movement aufgezeigt wurde. Außerdem werden die Schüler lernen, was Consent ist, also Zustimmung, warum sie ihre Großmütter und Großväter nicht umarmen müssen, wenn sie dazu keine Lust haben, und wie Meghan Markle mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, als sie in die Königsfamilie eingeheiratet hat. Diese Klassen sind für Schüler ab 9, im Jahr 9, 9. Klasse praktisch, ungefähr 13 Jahre alt. Sie kriegen beigebracht, wie die Königsfamilie praktisch den Kindern als Vorbild dient, wie weiße Machtstrukturen aussehen und wie man weiße Machtstrukturen erbt. Als Anschauungsmaterial wird das Interview von Oprah Winfrey mit dem hier komischen Meghan Markle und Hansel da angeführt. Das schaut man sich dann im Unterricht an, das Interview, und spricht darüber, wie schwer es das Kind von Meghan Markle haben wird, als wenn es vielleicht dunkle Hautfarbe hat. Irgend so ein Scheißdreck. Explore with students the difficulties faced by both Meghan Markle and Kate Middleton when they joined the royal family, but learn that Meghan Markle faced additional challenges based on social speculations associated with her race. Außerdem wird im Curriculum darauf eingegangen, warum James Bond immer als weißer Mann gezeigt wurde, warum alle Premierminister im Vereinigten Königreich weiß waren und so weiter und so fort. Und 18.000 Pfund im Jahr, damit dein Kind Unsinn lernt. Wer will das nicht? Ich meine, das soll nicht für die Schule lernst du, sondern für das Leben, ne? Für die Katz, ne? Damit du deine Schuldgefühle schon in der Schule mit der Schulmittagsverpflegung in dich aufnehmen kannst. Das ist nicht wunderbar. Mit dem Silber. Nicht deine Eltern schon zu Hause körperlich. Du bist jetzt weiß! Sei weiß! Sonst gibt es noch eine Mütze. Du bist privilegiert. Ja. Ich prügel dir die Privilegiertheit schon noch rein. Genau, Heinrich. Ja, zum Thema Sarah Lee Heinrich haben wir hier nochmal den Ombudsmann der FDP. Der meint, wir Liberalen sollten institutionelle Machtkritik der Critical Race Theory ernst nehmen, ohne deshalb CRT voll bejahen zu müssen. Mich entsetzt zum Beispiel das schematische und statische Verständnis von Tätern und Opfern hier. Und später sagt er hier zwar noch, ernst nehmen, damit meine ich, bessere Antworten haben in zutreffender Machtkritik dürfen wir uns nicht übertrumpfen lassen, aber das ist keine zutreffende Machtkritik. Das ist Marxismus-Kram und das sagen die auch selber. Gramsci ist eine Inspiration für diese Leute und weg mit dem Scheiß. Ne, also. Na, den Artikel hatte ich mitgebracht eigentlich nur als Beispiel dafür, dass ich da mit diesem Thema doch auch eigentlich alle Medien mal auseinandergesetzt haben. Und dieser Preis, der dafür vergeben wurde, für diese ganze Debatte, diese goldene Kartoffel, ja, eben irgendwie am Ziel vorbeischießt, weil es kann ja auch nicht sein, dass man sich irgendwie mit Dingen nicht beschäftigen darf. Das hatte ich eigentlich ursprünglich so für vor die goldene Kartoffel gedacht, den Artikel. Ja, es war ein ganz, ganz vernünftiger Artikel auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Und diesen Herrn Feddersen hatte ich eigentlich bisher noch nicht so als so vernünftig auf dem Schirm. Da hat er auch mal in irgendeinem Interview mal gesagt, so zum Thema Identitätspolitik, ja, ist doch egal eigentlich, wenn jetzt die anderen mal leiden müssen, so, dann merken die wenigstens mal, wie das ist. Das war irgendwie so ein Spruch von ihm. Also deswegen hatte ich den ausgleichende Gerechtigkeit, ja. Eigentlich noch nicht so als besonders vernünftig auf dem Schirm. Vielleicht war das ja auch nur eine rhetorische Frage, keine Ahnung, dass er da einen Punkt machen wollte. Oder der anderen Person die Möglichkeit geben wollte, darauf zu antworten. Vielleicht haben sie ihm auch gesagt, hier formulier mal die Gegenposition. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz vernünftiger Artikel. Den kann man gut lesen. Auf jeden Fall ist jetzt nichts irgendwie drin, wo ich groß dran Anstoß nehmen würde. Also, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das man nämlich kritisch sehen kann, wo man was drüber schreiben kann, dass das eben Inhalte hat, wo Leute irgendwie was gesagt haben, die von Relevanz sind. Und es ist ja insgesamt auch von Relevanz. Preis ist einfach für den Arsch, so das wollte ich damit nochmal. Ich fand vor allem diesen Mittelteil wirklich gut über die beliebige Chiffre rechts. Also dass er das ist, dass rechts eine fast beliebige Chiffre geworden ist, hat mit einem entscheidenden Merkmal der sogenannten Identitätspolitik zu tun, einer aus der Tat, in der Tat rechten Staatsphilosophie und Karl Schmidt entliehenen Fähigkeit zum Freund-Feind-Denken. Wer nicht für die Woke die intersektional politisierte Sache ist, ist feindlich, ist rassistisch, ist homophob, schlimmer noch transphob, misogyn oder sonst irgendwie feindlich und eben vor allem rechts. Dabei geht es um Fragen wie, ist es das Kopftuch bei muslimischen Frauen ein Zeichen von Emanzipation oder religiöser Indoktrination? Geht es in der Transfrage um Identitäten oder verbirgt sich hinter der Mode um Trans nicht ein tief antihomosexuelles Begehren? Ist es wirklich rechts, die Idee von Sternchen und Doppelpunkten in der deutschen Sprache für fragwürdig zu halten? Also ähnliche Fragen, wie wir sie uns hier auch schon seit Jahren stellen. Und ich finde es gut, dass das mal in der Taz auftaucht, damit die Leser auch mal mit dem konfrontiert werden, was vielleicht draußen gedacht wird. Ja, eben, es ist keine reine konservative Debatte oder so. Ach jo, das hatte ich gefunden beim Arno Hoffmann und der hat geschrieben, dass sich die LGBT und schwul-lesbischen Verbände wohl irgendwie trennen. In Boston ist das hier das Beispiel. Und aus dem Text hat er da zitiert an einer Stelle, wurde eben gesagt, ja, das liegt daran, dass die einfach nicht genug kriegen, dass sie immer wieder neue Forderungen aufstellen und dass sie niemals aufhören, egal was man denen erfüllt und so. Und das hat mich doch sehr an unsere Feministinnen erinnert. Deswegen habe ich das mal gedacht, wer es lesen möchte, dem reiche ich das mal ein. Ja, also was ich hier vor allem interessant fand, weil ich habe es mir auch durchgelesen, also soweit ich das verstehe, haben sie dieser ganze Veranstalter von der Boston Pride hat sich quasi aufgelöst und zwar um damit zu Kreuze zu kriechen vor intersektionalen wir sind die Schwarzen, wir sind die Unterdrückten hier und ihr seid ja alle weiß und habt so viel Geld, ihr verdammten Schwulen und Lesben. Das haben die denen halt echt vorgeworfen. So. Die Schwulen und Lesben haben viel, sind wirtschaftlich erfolgreich, haben viel Geld und so und wir leiden hier und wir werden hier marginalisiert von euch, weil ihr ja eure Pride macht und ihr seid alle so, ja, ihr habt alle so viel Geld und ihr seid so gut und ihr habt so viel Ansehen in der Gesellschaft und so und wir hier, die, und die sind da auch drauf eingegangen im Endeffekt und haben dann so gesagt, ja, ihr habt ja recht, also wir machen das, den Laden jetzt hier dicht, weil wir wollen euch nicht mehr länger marginalisieren und bla. Also es ist Wahnsinn, echt, was sie hier schreiben. Das ist so ein Wahnsinn. Also, das wundert mich auch, dass es noch nicht größere, also ich habe da noch nichts von gehört bisher, bis auf diesen Quillette-Artikel hier halt. Also ich wirklich so eine Pride-Organisation komplett auflöst, weil irgendwie der Vorwurf, ja, wir Schwarzen leiden und ihr Lesben und Schwulen habt zu viel Geld und seid zu angesehen. Also das ist echt Intersektionalität durchgespielt, ne? Ja, es ist auch egal, was du hast oder machst oder bist oder tust oder so, das ist immer falsch. Irgendwas daran ist auf jeden Fall immer falsch. Irgendwas zu verbessern gibt es eigentlich immer. Oder so. Ja, ich hatte auch einen anderen Artikel gelesen, da ging es um ein Museum, die haben über 100 ehrenamtliche Museumskuratoren und Touristenführer quasi gefeuert, weil das hauptsächlich weiße Frauen aus mit gewissen großartigen monetären Hintergründen waren und das war nicht divers genug. Und da müsste man Gelegenheiten für unterprivilegierte Leute schaffen. Das ging nicht und da wurden alle auf einmal gefeuert. Und das Problem an der Sache ist, dass es 3 bis 5 Jahre dauert, um neue Leute zu trainieren, die das einfach fachlich hinbekommen und das Ganze halt auch als Ehrenamt machen. Also kein Geld dafür zu bekommen. Ne? Das ist immer super. So Ehrenamt-Leute wegekeln, was ist das denn für eine Idee? Da bescheuert. Hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber wenn man dann überlegt, über 100 Leute und dann, dass das halt wirklich Leute sind, die quasi ihr Hobby zum Ehrenamt gemacht haben. Wenn du noch rausgedrängt hast, ja, die Leute, die sich interessieren, ne? Haben, spitzenmäßig. Um Museen kennenzulernen. Ja, Thema ändern, ne? Das ist ja das Standardding bei denen. Thema ändern auf ihren Unterdrückten-Kram, aber sag nicht Marxismus dazu, das ist. Niemand will eure Computerspiele verändern. Verschwörungstheorie, ja. Tja, ähnlich ist es ja auch bei Netflix. Da hat es ja jetzt ein neues Comedy-Special gegeben von Dave Chappelle, The Closer. Habe ich mir auch angeschaut. Sehr, kann ich auch empfehlen. Später dazu mehr. Hier geht es darum, dass halt das und verschiedene andere Dinge als Anlass genommen wurden von einem Interessenzusammenschluss, der sich Trans-Netflix nennt, ja, also von LGBT-Leuten, Trans-Leuten und Allies und die haben im Endeffekt einen gewerkschaftlichen Aufstand jetzt und Walkout durchgeführt und haben eine Liste von Demands. Es geht erstmal darum, dass natürlich verschiedene Geldtöpfe zur Verfügung gestellt werden, dass neue Filmproduktionen halt hauptsächlich LGBT und andere marginalisierte Gruppen prominent darstellen. Ja, ne? Increase, invest in multiple trans creators to make both scripted and unscripted program. Increase investment in trans and non-binary content in Netflix. Recruit trans people, especially BIPOC, for leadership roles natürlich. Ne? Also ab ins Management. Ja, kann ich das mal zusammenfassen mit den Menschen leiden, gibt uns Macht? Genau, und man muss Disclaimer vor alle Filme, also es muss quasi ein Screening-Kuratorium eingerichtet werden, was den ganzen Content bewertet. Add a disclaimer before transphobic titles. Specifically flag transphobic language, misogyny, homophobia, and hate speech. Wenn man die anderen kontrolliert, kann man seine Macht auch besonders gut fühlen, glaube ich. Ja, und bei den Vorschlägen, was man als nächstes gucken soll, boost promotion for trans-affirming titles, suggest trans-affirming content alongside and after content flagged as anti-trans. Also quasi, dass man, wie gesagt, eine Datenbank errichten soll, was ist pro-trans und anti-trans und wenn sich jemand ein anti-trans-Video anguckt, das nur Pro-Trans-Sachen weiter empfehlen werden, dass quasi da keine Bubble-Bildung entstehen darf. Ne? Also die haben tolle Forderungen. Ja, also mal gucken, was einfach nur, die haben jetzt einen kleinen Streik gemacht, wird wahrscheinlich nirgendwo hinführen. Aber wenn die daraus quasi so eine gewerkschaftliche Organisation draus starten, könnte Netflix da ganz schön viele Probleme bekommen, weil sehr viele Angestellte damit sympathisiert haben und halt auch den Geschäftsbetrieb zumindest im Büro erstmal ein bisschen lahmgelegt haben. Plattform läuft ja weiter. Ein digitaler Walkout. Netzwerkadministratoren da nicht streiken, glaube ich, haben die auch nicht die größten Probleme. War es nicht auch ein digitaler Walkout, den sie machen wollten? Ja, also einfach ja. Also, wie gesagt, einfach Arbeitsboykott. Ob die jetzt rausgehen, eine rauchen oder das digital machen, einfach nicht arbeiten und sich irgendwelche, die haben natürlich dann irgendwelche Reden gehalten. Ja, das ist ja weniger interessant. Ja, und das eigentliche The Closer von Dave Chappelle, einige Sachen kann ich da, ich will da nicht zu viel spoilern, aber er bezeichnet sich selber halt als Feminist. Er gibt halt die Definition, ja, er möchte, dass alle gleich behandelt werden und keiner privilegiert oder benachteiligt wird. Und deswegen bezeichnet er sich selber als Feminist, aber er kommt später auch zur Folge, dass er ein Trans-Exclusionary Feminist ist. Ja, also dass er das mit der ganzen Trans-Sache nicht so gut sieht und da könnt ihr euch ja vorstellen, was das halt für Wellen geschlagen hat. Er beschreibt dann auch eine sehr, sehr herzzerreißende Story von einer Comedy-Kollegin, die er ein bisschen gepusht hat, die leider ein tragisches Ende genommen hat und die gerade diese ganzen Witze zulasten von Transpersonen halt besonders witzig fand. Und hier ist auch noch ein Artikel von einer anderen Transperson, Matthew Miller, die halt im Endeffekt auch das Ganze beschönigt und sagt, as a comedian, I believe that I don't want to be censored. As a comedian, I don't want to be censored. As a trans woman, I want equality. And as a black person, I want fair treatment in this country. Und das hat alles mit Dave Chappelle überhaupt nichts zu tun und der hat gar nichts falsch gemacht und das sehe ich ganz genauso. Und nochmal die Empfehlung, The Closer, wenn ihr euch die angucken könnt. Und ja, interessant. Teilweise lustig, aber ansonsten auch generell interessant. Sehr kurzweilig. Gute Comedy ist selten. Ja, also ich fand sein letztes Special besser. Ich fand es auch besser, aber das war diesmal halt wirklich nuancierter, weil wie gesagt, nicht nur die ganze Zeit Comedy, sondern halt auch ein bisschen nachdenklich. Letztes Mal hat er sich den Ärger ja eingeheimst im Endeffekt. Also dieses Mal ging es ja quasi auch um Reaktionen auf das letzte Mal mit dieser ganzen Trans-Geschichte. Das war ja schon eine Reaktion genau. Aufs letzte Mal. Ja. Ja, genau. Also Sticks and Stones fand ich auch lustiger vom Haha-Faktor her, aber das fand ich auch sehr gut. Was ich schade fand, ist, er hat gesagt, er wird jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang nichts mehr machen oder erstmal eine kleine Pause machen. Aber ob das so ernst gemeint ist, mal gucken. Ja, also Dave Chappelle, The Closer. Und hier haben wir das Außenministerium von Amerika, ich glaube schon, ne? Department of State. International Pronouns Day, stehen die mir etwa mein Bit? Kann doch nicht sein. Today on International Pronouns Day, we share why many people use pronouns on their email and social media profiles. Read more. Warum machen das so viele? She, he, they, she. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall amerikanisches State Department. Offizieller Twitter-Account. Pronomen. Welcher Tag soll das gewesen sein, der International Pronouns Day? Auf jeden Fall kein Sonntag. Das wird der 20. Oktober gewesen sein, weil da wurde das hier rausgetwittert. Okay. Ja. Das ist jetzt schlechtes Gewissen, weil du ihn wieder verpasst hast dieses Jahr. Ja, nächstes Jahr müssen wir den richtig feiern. Aber da ist ja so ein Pronoun. Ich habe doch einen Namen. Ey. Sorry. Ja. Wo sind denn Xi und Xier und Xem und Xum? Also, ich habe tatsächlich eine Sache gesehen. Jemand hatte eine Maske an und hatte quasi draufstehen, my pronouns are he, she. So, also es war relativ normy, weil he, she. Ne? Verzeihung, he, warum him. Nicht gleich it? Verzeihung, also, es war ziemlich normy, weil er ganz normales Gender halt hatte, aber halt das so, ich habe es auch noch nie auf einem T-Shirt oder so gesehen und auf eine Maske gedruckt hat. Beängstigend. Und er will helfen, weil er meint, so, vielleicht erkennen das die Leute nicht. Sie sehen ja mein Gesicht nicht. Was hat denn die Kramp-Karrenbauer zu Atomwaffen gesagt? Hat die den Russen irgendwie gedroht, ne? Mit so einem blöden Spruch. Und der Mütze nicht von der SPD richtig drüber auf. Ja, sicherlich ganz zu Unrecht allerdings mit der Behauptung, dass das eine Rhetorik wäre, die Russen auch drauf hätten oder so. Habe ich noch nichts von gehört, dass die Russen mit Atomwaffen drohen oder so. Aber finde ich auch ein starkes Stück von der Kramp-Karrenbauer. Vor allen Dingen sagt der Mütze nicht auch, die soll sich mal langsam aus der Politik raushalten. Ist ja wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sie weg muss. Ne? Und das finde ich nicht ganz verkehrt. Ihr Bundestagsmandat hat sie ja abgegeben zugunsten von der Frau Schön, heißt sie, glaube ich, ne? Aha. Ja, ich kenne die. Weiß irgendwann vielleicht nochmal, ja. Kenne die nicht, aber. Doch, ich glaube, so heißt sie, oder? Die haben eine Schön auf jeden Fall bei der CDU. Ja. Ja. War das nicht die mit der großen Brille? Die mit der großen Brille, ja. Ja, die macht auch Frauenpolitik, glaube ich. Hm. Weil die wäre sonst nicht reingekommen übers Saarland. Ach was. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat ihr Mandat zurückgegeben, dann hat es gereicht. Die kriegt jetzt Ministergehalt, die braucht das nicht mehr. Aber gut, auch nicht mehr so lange. Die ist ja noch nicht mehr Ministerin, vor allem wenn die CDU nichts mehr mit der Regierung zu tun hat, sondern Opposition. Ich denke mal, die Kramp-Karrenbauer war lang genug dabei, um genug Stütze zu kassieren. Naja, nun müssen sie erstmal ablösen, die Regierung, oder nicht? Bevor die dann nicht mehr Ministerin ist. Die Merkel ist auch noch Kanzlerin. Geschäftsführende Kanzlerin. Geschäftsführende, ja, richtig. Naja, nur die Geschäftsführer, dann darf man nicht so das Maul aufreißen. Mit Atomwaffen und so. Und womit droht denn so eine Kramp-Karrenbauer? Wir haben noch gar keine. Da darf man höchstens mit einem konventionellen Krieg drohen. Atomwaffen sind zu viel. Das Einzige, was mir zum Thema Atomwaffen einfällt, ist, dass der internationale Sperrvertrag ja neu verhandelt wird, bald mal wieder. Der Sperrvertrag für Weltraumwaffen wurde gekündigt. Die Russen entwickeln Hyperschallwaffen, keine Ahnung, ob mit Nuklearkapazität. Die Chinesen haben gerade auch eine Überschallrakete getestet, wird auch gemunkelt mit Nuklearkapazität. Die Franzosen haben gesagt, wir finden es gut, dass wir unser Atomwaffenmaterial mit eigenen Atomkraftwerken neu bestücken können. Sonst habe ich nichts gehört. Ich weiß jetzt nicht, was die Karrenbauer da. Ich meine, die Staaten drohen sich sowieso andauernd. Im Prinzip, die Kritik ist ja berechtigt, Maas, aber die Staaten drohen sich ja sowieso andauernd. Dann machen wir eben Wirtschaftssanktionen oder so, ist ja auch eine Art von Drohung. Ne? Und dann auch eine Art von Attacke, das dann durchzuziehen. Ja. Mehr haben die eben auch nicht. Viel mehr Mittel haben sie nicht. Ne? Reden und Gewalt. Nicht, dass ich wüsste, was sie sonst so machen können. Ja, Leute, alles wird teurer. Die Inflation schlägt zu. Und das Westfernsehen redet auch darüber im Deutschen Bundestag. Der wird auch teurer. Der Deutsche Bundestag könnte bald 1 Milliarde Euro kosten. Und hier haben wir einen Artikel, wo die Schweizer NZZ mal die deutsche Budgetierung des Bundestags ein bisschen aufschlüsselt. Also ein Viertel der Gesamtkosten geht aufs Konto für Mitarbeiter. Wenn du runterscrollst, haben wir hier ein paar lustige Bilder, sage ich jetzt mal, ein paar lustige Grafiken, die auch das schön anschaulich machen, wie sich das Ganze aufgliedert und wie es gesteigert ist. Hier sehen wir ja, so viele Millionen Euro fließen direkt an die Abgeordneten. Warum ist denn da so eine hohe Stufe ganz am Ende? Bitte? Ganz rechts, Das ist eben die Planung, beziehungsweise die Kalkulation, dadurch, dass deutlich es halt zu steigen, viel mehr Sitze im Bundestag gegeben hat. Naja, okay. Sonstiges. Für Sonstiges. Ja, ja, also die Abgeordneten kriegen halt Direktbezüge, Reisekosten, sonstiges sind halt was steht da? Geld dafür, weitere Mitarbeiter, Pensionen, Mieten, Büroausstattung, Zuschüsse zur Sozialversicherung, Reisekosten und so weiter. Allerdings, die ganzen Kosten für die bundeigenen Immobilien sind beispielsweise nicht mit drin. Da könnte man jetzt kalkulatorische Mieten ansetzen, aber sind wir mal nicht so pingelig. Ne? Die benutzen ja auch die Räume. Und legendär ist ja die Schlange, die ja gebaut wurde für die Abgeordneten, aber irgendwie dann von Abgeordneten nie benutzt wurde. Aber das sind auch andere Sachen. Was ist eine Schlange? Interessant in dem Artikel ist auch der internationale Vergleich, wenn du zwei relativ weit runter scrollst. Da sehen wir, Deutschland hat das zweitgrößte Parlament der Welt und verschiedene Länder mit ihren Zahlen. Ja, also wie gesagt, hier ist alles aufgeschlüsselt, wie viel pro Monat die Mitarbeiter bekommen, und das Ganze mündet halt in der Zahl 1 Milliarde pro Jahr im Bundeshaushalt. Und hier sehen wir die Grafik. Deutschland hat das zweitgrößte Parlament der Welt. China, gut, China hat natürlich 2980. Ne, da könnte man sich jetzt immer streiten, ob das bei 1,4 Milliarden zu viel oder zu wenig ist. Wir haben doch nicht an jeder Ecke ein regionales Parlament, ne? Genau aufgeschlüsselt wird hier natürlich auch nicht, wie viel die chinesischen Abgeordneten da an Geldern zur Verfügung bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie transparent das gehandhabt wird. Ne? Europäische Parlament, aber natürlich auch mit 705 Abgeordneten, was nicht sehr viel weniger ist als Deutschland. Ja, Nordkorea auch wunderbar mit 687. Wir haben eine gute Gesellschaft. Aber gut, da kommt Großbritannien mit 650 Abgeordneten, Italien 630 ähnlich. Und Kuba, Türkei, Ägypten, alle mit rund 600 Abgeordneten. Ja, wir leisten uns halt eine große Vielfalt an Volksrepräsentanz. Ja, an sich könnte man ja sagen, es ist ja gut. Wir haben pro Einwohner besonders viele Abgeordnete und deswegen besteht die Möglichkeit des direkten Drahtes der Bürger zu ihren Abgeordneten. Aber ich meine, wir wissen ja, wie es läuft. Ne? Das sind alles Querdenker. Lass mich mal leise kichern. Das nutzen ja nur Maskenfirmen. Ja, und hier wird, wie gesagt, ein Vergleich noch. Die Amerikaner, die machen halt ein Kostensparprogramm und geben weniger Geld aus. Meiner Meinung nach nur rechnerisch. Und das ist ja auch nur das Repräsentantenhaus und der Senat ist nicht mit dabei. Und wie gesagt, so den direkten Vergleich kann man nicht unbedingt geben. Ne? Aber tja, ja. Die Amerikaner geben trotzdem immer ganz schön viel Geld aus. Und die Amerikaner haben ja Privilegien, wie ja, andere Abgeordnete nicht haben, was sie mit ihren privaten Finanzen machen dürfen. Die Corona-Politik in Deutschland. Ja, wunderbar. Wunderbar. Beschlussvorlage zur Corona-Pandemie. Länder fordern klaren Rechtsrahmen. Im Endeffekt geht es darum, dass jetzt im Gespräch ist, dass die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, deren Verlängerung am 25. November, glaube ich, wieder ansteht. Ja. Das es diesmal nicht verlängert werden soll, weil sich die Situation nicht mehr als so scharf darstellt und da gibt es halt gerade einen politischen Streit und einen Rechtsstreit. Ja, der politische Streit ist halt, sollen wir das lockern oder sollen wir lieber vorsichtig sein? Und der rechtliche Streit ist eben, wie sieht es eben aus, können die Länder nach einem etwaigen Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite für einen befristeten Zeitraum die Möglichkeit nutzen, zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 weiterhin erforderliche und geeignete Maßnahmen zu treffen. Also quasi per Ordnungsbeschluss regional durchzuregieren. Und ja, das Infektionsschutzgesetz gibt das ja her, das hatten wir ja auch schon kritisiert. Den Bundesländern bleibt laut Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit, über ihre Landesparlamente die Notwendigkeit weiterer Corona-Maßnahmen festzustellen, sodass ein Auslaufen der Feststellung der nationalen Notlage nicht automatisch mit einem Ende von Maßnahmen verbunden wäre. Das heißt, selbst wenn sich jetzt alle freuen und sagen, okay, wir machen einen National Freedom Day und wir verlängern das nicht mehr am 25. November, ja, wir haben jetzt halt quasi dieses schöne rechtliche Konstrukt geschaffen, dass es dieser Deklaration tatsächlich gar nicht mehr bedarf, sondern dass wir halt diese schönen demokratischen Schutzmaßnahmen auch weiterhin kurzfristig umsetzen können. Also kurz gesagt, Corona may be gone, aber die Maßnahmen sind here to stay. Ja. Ja, so sieht's aus. Alles sehr schön. Das leider nicht halt so viel endlich. Kritik an dieser ganzen Sache, einfach nur eine nüchterne Erklärung, aber ja. Das Kind hat endlich einen Namen. Unser Notfallkochbuch trägt den Titel Kochen ohne Strom. Im Oktober 2021 wird es beim Wassermann Verlag erscheinen. Diese und weitere Neuigkeiten finden Sie in unserer Pressemitteilung. Das ist hier der Twitter-Kanal vom Bevölkerungsschutzministerium. Und wir hatten ja schon ein paar Mal berichtet, dass die jetzt in letzter Zeit irgendwie immer mehr so Blackout-Themen irgendwie haben. Was mache ich, wenn der Strom ausfällt? Und nun, einerseits haben die da gerade auch Aktionstage und haben ein neues Budget. Aber das Problem ist, dass es ja da auch ernsthafte Probleme gibt. Und hier gibt es jetzt jedenfalls noch das Kochbuch Kochen ohne Strom. Von dem. Von im Sonnenbassermann Verlag. Die Dose einfach runterbürgen. Da habe ich einen super Tipp: da einfach das warme Wasser anmachen und die Ravioli-Dose drunter stellen. Aber das Wasser ist bei mir nicht warm ohne Strom. Ja, ein Gas- oder Campingkocher kann man sich ja anschaffen. Ja, im Gegensatz zur Zombie-Apokalypse und sowas kann man bei einem Stromausfall allerdings davon ausgehen, dass selbst, also gut, wenn wir jetzt wirklich den totalen Katastrophenfall außen vor lassen, zumindest regional nach 2 Wochen wieder einigermaßen der Strom und die Versorgung laufen könnte. Ja, ich habe einen Kumpel, der hat einen Holzofen. Also andere Katastrophenszenarien sind vielleicht wirklich schlimmer und aber trotzdem, so ein Stromausfall hat dann auch wirklich ganz andere Folgen, vor allem wirtschaftliche Folgen. Sehr viele Industrieanlagen oder irgendwelche Geräte einfach in Wohnhäusern einfach nicht mehr funktionieren und es ist extrem teuer wäre, das zu erneuern. Also so viel wäre auf jeden Fall nicht schön. So viel aber Zombies wären schlimmer. So viel Optimismus. Der Drachenlord muss ins Gefängnis. Metal. Tut mir leid, alle Drachis. Metal off, würde ich sagen. Wie geil der vorm Gericht aufgelaufen ist mit dem fetten Loch im T-Shirt. Ich fand die runtergetretenen Schuhe noch besser. Ja. So Turnschuhe, aber halt hinten so runtergetreten, dass wir uns als Slipper benutzen können. Oh Mann. Ja, im Endeffekt geht es ja darum, um Körperverletzungen. Ne? Gefährliche Körperverletzungen in mehreren Fällen. Ja. Und der hatte wohl auch schon mal eine Verurteilung vorher, deswegen hat er jetzt auch keine Bewährung mehr bekommen, wenn ich das richtig verstehe. Der war auf Bewährung, der war auf Bewährung draußen sozusagen. Und in der Bewährungszeit hat er dann eben diese 2 Sachen gemacht. Na, jetzt muss ich nochmal gucken. Jemanden mit einer Taschenlampe ins Gesicht geschlagen, genau. Platzwunde und Ziegelsteine hinter jemandem hergeworfen. Und er hat einen Schwitzkasten genommen und Polizisten beleidigt und... ja, im September 2019 wurde er zur Bewährungsstrafe verurteilt wegen Pfefferspray. Ja. Und ja, dementsprechend wird er. Das hat man halt recht, das sind ja einzelne Delikte bei den Leuten und 1000 Delikte bei ihm. Ne? Das ist ja ein bisschen das Problem. Naja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ich will die Leute, die da geklagt haben, auch nicht in ein gutes Licht stellen. Genauso wenig wie ihn, weil er ist ein Trottel, aber die Leute, die da geklagt haben jetzt. Ist natürlich ihr gutes Recht zu klagen, Körperverletzung ist eine Sache und so weiter und so fort, aber dann vor Gericht irgendwie zu behaupten, sie seien da hingekommen an den Altschauerberg, weil sie von den Aussagen von ihm so sehr, also zu was weiß ich, Holocaust und was weiß ich für Themen, so abgestoßen gewesen wären, dass sie ein Zeichen hätten setzen wollen und so, das ist halt Bullshit natürlich. Ja, aber das Worte führen zu Taten, ne? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Offen. Wie ist denn das bei einer Körperverletzung? Wird da nicht von Amts wegen schon ermittelt? Ich denke schon, ne? Ja, also. Bei einer gefährlichen. Wenn das Amt eine Information darüber kriegt, vielleicht schon, ne? Vielleicht nicht bei anderen. Ja, und ich meine, da ist ja oft genug die Polizei bei ihm da vor Ort und nimmt Dinge auf. Und wenn da jemand mit einer Platzwunde steht, dann, okay, ist das halt gegessen. Ja, das Ding ist, die Gerichterin hat ihm goldene Brücken gebaut. Die Richterin hat eben bei dem Bewährungsprozess gesagt, schränken Sie Ihre Internetaktivität ein, sorgen Sie dafür, dass das weniger wird und dann bleiben Sie halt auf Bewährung draußen. Er muss auch genau nicht unbedingt immer so aggro reagieren. Man könnte das Gegenteil auch einfach gewöhnen können oder so. Ne? Ja. Und er hat auch seine Internetaktivitäten nicht eingeschränkt und all die Dinge. Er wollte jetzt halt am Ende irgendwie in die Richtung gehen, so ja, er hat jetzt das Haus verkauft an die Gemeinde. Das hat er ja zum ersten Mal wirklich bekannt gegeben, sozusagen. Das Ende einer Ära. Ja, das Ende einer Ära. Haben die ihm ein Angebot gemacht. Das ist in Peace. Ja. Nie wieder die Adresse rausgeben. Ja, aber das nutzt ja nichts. Wenn er irgendwo in Deutschland umzieht, fotografiert ihn irgendwann jemand und dann ist der Käse gegessen. Also das ist vorbei. Der kann eigentlich in Deutschland nicht mehr unerkannt leben. Er sollte sich überlegen, ob er, was weiß ich, irgendwo ins tiefe Idaho zieht oder so und da. Bäume umschubst. Ja, oder er muss in seiner Aggressionstoleranz mal ein bisschen arbeiten. Ja, aber das ist ja halt auch, dass der ist ja kognitiv nun nicht auf dem Level, dass du wirklich. Ja, das kommt ja jetzt in Staatshand, vielleicht ändert sich das ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das ist in Deutschland relativ schwierig, Also das ja, das ist es auch. Und auf der anderen Seite, was haben die Leute auch auf seinem Grundstück verloren? Ne? Also das kommt dann auch dazu. Ja, auf seinem Grundstück ist ja ein bisschen eine andere Frage. Die stehen da ja meistens auf der Straße direkt vor seinem Tor. Und das hat sich auch geändert. Man muss halt auch sagen, die Qualität war früher, die Leute sind da hingegangen, haben ein Foto gemacht und gut war. Und heute provozieren sie ihn, schmeißen Dreck auf sein Gelände, rütteln am Tor und so. Das ist halt auch... Ja, und einfach die Massen an Leuten, die ganzen Konflikte mit den Nachbarn, mit den Behörden und halt das Beten, das Meming. Ne? Also man muss ja ehrlich gesagt sagen, viele Leute haben ihm ja ein viel schlimmeres vorzeitiges Ende seiner Karriere als jetzt halt diese Verurteilung und das Verkaufen des Hauses und vielleicht zieht er sich jetzt ja zurück, prophezeit. Also, ne? Er ist ja ständig ziemlich krassen psychischen Druck ausgeliefert gewesen und war vorher ja schon nicht so ganz stabil, to begin with. Ja. Naja, für 2 Jahre zieht er sich jetzt auf jeden Fall zurück, ne? Nee, nicht auf jeden Fall. Es könnte eine Berufung geben. Kann er aus dem Knast weiter streamen? Die Berufung ist halt auch gefährlich für ihn, weil die Staatsanwaltschaft hat 2,5 Jahre gefordert. Das heißt, wenn er da auf die Fresse fällt und vielleicht wieder was passiert in der Zwischenzeit, dann kann er halt auch die 2,5 kriegen. Aber ich denke mal, ja, abwarten. Ist ja auch die Frage, vielleicht ist das genau das, was er braucht. Ne? Mal ein paar Tage weg von diesem ganzen Scheiß und man sitzt ja die 2 Jahre in so einem Fall normalerweise nicht ab. Wenn er sich halbwegs ordentlich aufführt, ist er nach ein paar Monaten da wieder raus und ja, vielleicht lernt er was. Ich hoffe es für ihn als Mensch. Ich meine, ich kann ihm auch nicht zuhören, ohne zu lachen und ihn für einen Idioten zu halten, aber ja. Er verspielt sich selber halt auch irgendwie immer alle Sympathien. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde die Leute, die ihn jetzt dazu gebracht haben, auch nicht viel besser als ihn. Also, ich meine, drüber lachen und sich die Videos angucken und vielleicht mal ein Foto am Ortsschild machen, ist was anderes als irgendwie Dreck auf sein Gelände schmeißen und ihn irgendwie zu solchen Taten auch in einer gewissen Weise zu provozieren. Ja, das Mem des Drachen. Übrigens noch eine kleine Sondermeldung am Rande. Heute war ja die Verteilung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels anlässlich der Buchmesse. Die Rede zu der Geschichte, in der Oberbürgermeister von Frankfurt bereits die Frau Kuhnke erwähnt hat, wurde dann von einer grünen Abgeordneten of Color gestürmt, die dann da nochmal gesagt hat, wie schlimm das ist, dass die Anwesenheit der rechten Verlage auf der Buchmesse die schwarzen Stimmen zum Schweigen bringt, die sie da gerade sich gewaltsam auf dem größten Podium der Buchmesse geholt hat. Und niemand hat was groß dagegen getan, sonst dürfte ihr Statement abgeben. Die anderen hätten die ja auch haben können. Die haben sich ja selber entschieden, dass sie da nichts. Ja, nein, das hat die Frau in ihrem Statement ganz genau gesagt, dass sie auch, dass das halt durch die Anwesenheit der rechten Verlage ist es unsicher für schwarze Frauen und LGBTQ plus HCL, FPF, TDCM, BFQ. Das nur nochmal so als aktuelle Meldung am Rande. Und Hamilton hat Verstappen am Start überholt beim großen Preis der USA. Ui. Ja. Das auch damit seid ihr rundum versorgt von den Weltraumaffen und ihr denkt immer dran, dass wir euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt unseres Lebens kennengelernt haben. Genau. Deswegen geht in den Wald. Geht in den goldenen Wald. In den herbstgoldenen Wald. Indian Summer in Deutschland. Darf man das noch sagen? Oder heißt das Naturvölker? Nee, eingeboren. Indigener nee. Sommer. Indigener Sommer, danke. Endlich ist indigener Sommer. Hawaii-Pizza, glaube ich, habe ich gelesen. Hawaii-Pizza. Kawaii. Ist so süß, die Kawaii-Pizza. Interessantes Zusatzdetail. Hawaii-Pizza ist mit Abstand die beliebteste in Deutschland. Die beliebteste? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne keine Leute, die 30% wird ihm stellen. Ich kenne einen, der total drauf abfährt auf Hawaii-Pizza. Ja, ich mein, aber 30%, echt krass. Die Hirschquelle speckt gut zur Pizza Hawaii. Neutralisiert den Geschmack. Einen Uran. Ein guter Uran, genau. Ich hole mir die Pizza Hawaii immer beim Quassler am Bütle. Da gibt es dann noch ordentlich Hollandaise obendrauf. Also wenn man gerne drauf steht, eine gute Pizza mit Mozzarella, Ricotta und Rinderschinken ist überraschend anders, als man denkt. Schinken, Zwiebeln, Knoblauch, grüne Peperoni und Mozzarella. Das ist mein Standard. Damit ihr alle wisst, welche Pizza ich mag. Müssen wir jetzt auch eine Kochsendung machen? Wenn Sie da eine bestellen, dann. Ne? Ja, wir schon keine Geld. Wenn ihr die bezahlt. Kommt her, wenn ihr euch traut, hier, als Schauerberg. Weltraumaffen, Pizza-Service aus dem Weltraum. Sie schicken die roh runter und durch den Wiedereintritt wird sie heiß. Das ist eine Idee. Ich wollte gerade fragen, wie du das mit der Temperatur machen willst, dass so kalt da oben ist. Na gut, das ist in Ordnung. Theorie. Das ist aber auch isoliert, ne? Das kommt ja auch dazu. Also die Wärme, die drauf ist, die geht halt auch nicht weg, weil es halt isoliert. Ja, und Tiefkühlung im All funktioniert. Tja, das Einzige, was jetzt noch bleibt zu sagen ist, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Das ist eine ISO-Pizza?